Eine Studie in Scharlachrot von Arthur Conan Doyle. Gelesen von Ulrich Nöten. Im Jahre 1878 erwarb ich den Grad eines Doktors der Medizin an der Universität London und begab mich nach Netley, um an dem Lehrgang teilzunehmen, der für Ärzte der Armee vorgeschrieben ist. Nachdem ich dort meine Studien abgeschlossen hatte, wurde ich den 5. Northumberland Füsilieren als Assistenzarzt attachiert. Das Regiment war zu dieser Zeit in Indien stationiert, und bevor ich zu ihm stoßen konnte, brach der 2. Afghanistan-Krieg aus. Bei der Landung in Bombay erfuhr ich, dass mein Korps durch die Pässe vorgerückt war und sich bereits tief in Feindesland befand. Es gelang mir sicher, nach Kandahar zu kommen, wo ich mein Regiment vorfand und sogleich meine neuen Pflichten übernahm. Vielen brachte der Feldzug Auszeichnungen und Beförderung. Für mich barg er jedoch nichts als Missgeschick und Unheil. Ich wurde von meiner Brigade zu einer Berkshire-Einheit versetzt, mit der ich an der verhängnisvollen Schlacht von Maiwand teilnahm. Dort wurde meine Schulter von einer Chisail-Kugel getroffen, die den Knochen zerschmetterte und die Schlüsselbeinarterie versehrte. Lange Monate hing mein Leben an einem Fädchen. Und als ich endlich zu mir kam und zu genesen begann, war ich so schwach und ausgezehrt, dass ein Ärzteausschuss befand, kein Tag sei zu verlieren und ich solle nach England zurückgeschickt werden. Also wurde ich an Bord des Truppentransporters Orontes gebracht und landete einen Monat später in Portsmouth, mit unwiederbringlich ruinierter Gesundheit, aber auch mit der Erlaubnis einer fürsorglichen Regierung, die nächsten 9 Monate mit der Pflege meines Befindens verbringen zu dürfen. Ich hatte in England weder Freunde noch Verwandte und war daher frei wie der Wind, oder jedenfalls so frei, wie ein tägliches Einkommen von 11,5 Schilling es einem Mann zu sein gestattet. Unter diesen Umständen zog es mich natürlich nach London, der großen Senkgrube, wo alle Faulenzer und Müßiggänger des Empires unweigerlich abgelagert werden. Ich blieb dort einige Zeit in einer Pension in The Strand und führte ein trost- und sinnloses Leben, wobei ich das wenige Geld, über das ich verfügte, weitaus freizügiger denn angemessen ausgab. So besorgniserregend wurde schließlich der Zustand meiner Finanzen, dass mir bald klar wurde, dass ich entweder die Metropole verlassen oder aber meinen Lebensstil von Grund auf ändern musste. Ich entschied mich für die letztere Möglichkeit und beschloss, zuallererst die Pension zu verlassen und Quartier in einem weniger großspurigen und weniger teuren Domizil zu suchen. Am nämlichen Tag, da ich zu diesem Entschluss gediehen war, stand ich gerade an der Bar des Criterion, als mir jemand auf die Schulter klopfte, und als ich mich umwandte, erkannte ich den jungen Stamford, der im St. Bartholomew's Hospital unter mir als Assistenzarzt gearbeitet hatte. Der Anblick eines freundlichen Antlitzes in Londons großer Wüstenei ist für einen einsamen Mann wahrhaft angenehm. Vormals war Stamford nicht gerade mein Busenfreund gewesen, aber nun begrüßte ich ihn begeistert, und er seinerseits schien froh, mich zu sehen. »Was haben Sie denn nur angestellt, Watson?« fragte er, ohne sein Erstaunen zu verhehlen. »Sie sind so dünn wie ein Ladestock und braun wie eine Nuss.« Ich gab ihm einen kurzen Überblick über meine Abenteuer. »Armer Teufel«, sagte er mitleidig, nachdem er sich meine Missgeschicke angehört hatte. »Was wollen Sie jetzt machen?« »Eine Unterkunft suchen«, antwortete ich. »Ich versuche, die Frage zu klären, ob es möglich ist, gemütliche Räume zu einem vernünftigen Preis zu bekommen.« »Das ist merkwürdig«, sagte mein Begleiter. »Sie sind heute schon der 2., den ich das sagen höre.« »Und wer war der 1?« fragte ich. »Einer, der im chemischen Laboratorium im Hospital arbeitet. Er hat sich heute Morgen beklagt, weil er keinen finden kann, der mit ihm ein paar hübsche Zimmer teilen will, die er aufgetan hat und die einfach zu viel für seinen Geldbeutel sind.« »Lieber Himmel«, rief ich, »wenn er wirklich jemanden sucht, mit dem er die Zimmer und die Kosten teilen kann, dann bin ich genau der Richtige für ihn. Ich würde lieber mit jemandem teilen, als allein sein.« Der junge Stamford sah mich über sein Weinglas hinweg sehr seltsam an. »Sie kennen Sherlock Holmes noch nicht«, sagte er. »Vielleicht würden Sie gar keinen Wert auf ihn als ständigen Gefährten legen.« »Warum? Was spricht denn gegen ihn?« »Oh, ich habe nicht gesagt, dass etwas gegen ihn spricht. Er hat ein bisschen komische Ideen. Er ist ein Enthusiast, was einige Wissenschaftszweige angeht. Soweit ich weiß, ist er ansonsten ein ganz patenter Kerl.« »Medizinstudent, nehme ich an«, sagte ich. »Nein, ich habe keine Ahnung, worauf er sich verlegen will. Ich glaube, er ist ganz gut in Anatomie und er ist ein erstklassiger Chemiker. Aber soweit ich weiß, hat er nie systematisch Medizin studiert. Seine Studien sind sehr sprunghaft und exzentrisch. Aber er hat eine ganze Menge abseitiger Kenntnisse angehäuft, über die seine Professoren staunen würden.« »Haben Sie ihn nie gefragt, worauf er sich verlegen will?«, fragte ich. »Nein, er ist keiner, aus dem man leicht etwas herauslockt, obwohl er ganz mitteilsam sein kann, wenn er in der Laune dazu ist.« »Ich möchte ihn gern kennenlernen«, sagte ich. »Wenn ich mit jemandem eine Wohnung teile, dann lieber mit einem fleißigen und ruhigen Mann. Ich bin noch nicht kräftig genug, um viel Lärm und Aufregung zu ertragen. Von beidem habe ich in Afghanistan bis an mein Lebensende genug gehabt. Wie kann ich diesen Freund von Ihnen treffen?« »Er ist bestimmt im Laboratorium«, erwiderte mein Begleiter. »Er lässt sich da entweder wochenlang nicht blicken oder er arbeitet da von morgens bis nachts. Wenn Sie wollen, können wir dort vorbeifahren.« »Gern«, sagte ich. Als wir uns dem Hospital näherten, erzählte Stamford mir einige weitere Einzelheiten über den Gentleman, mit dem ich eine Wohnung teilen wollte. »Machen Sie bitte nicht mich dafür verantwortlich, wenn Sie nicht mit ihm auskommen«, sagte er. »Hat dieser Mann einen so fürchterlichen Charakter?« »Nun reden Sie schon.« »Es ist nicht einfach, das Unaussprechliche auszusprechen«, antwortete er lachend. »Für meinen Geschmack ist Holmes ein bisschen zu wissenschaftlich. Es kommt nahe an Gefühllosigkeit heran. Ich kann mir vorstellen, wie er einem Freund eine kleine Dosis des neuesten vegetabilen Alkaloids gibt. Nicht böswillig, verstehen Sie, sondern einfach aus einem Forschungsdrang heraus, um sich eine genaue Vorstellung von der Wirkung machen zu können. Ich will nicht ungerecht sein. Ich glaube, dass er es selbst mit der gleichen Bereitwilligkeit einnehmen würde. Er scheint eine Leidenschaft für präzises, exaktes Wissen zu haben.« »Das ist doch eine gute Sache.« »Ja, schon. Aber man kann es übertreiben, wenn es so weit geht, dass man die Leichen in den Sezierräumen mit einem Stock schlägt. Dann nimmt es doch schon bizarre Ausmaße an.« »Die Leichen schlagen?« »Ja. Und zwar, um festzustellen, ob und wie weit Wundmale noch nach dem Tod erzeugt werden können. Ich habe ihn selbst dabei beobachtet.« »Aber trotzdem, sagen Sie, ist er kein Medizinstudent?« »Nein. Der Himmel mag wissen, was seine Studienziele sind, aber da sind wir und jetzt müssen Sie sich selbst ein Bild von ihm machen.« Das chemische Laboratorium des St. Bartholomew's Hospital war ein großer Raum, gesäumt und übersät von zahllosen Flaschen. Breite, niedrige Tische standen allenthalben herum, die von Retortenreagenzgläschen und kleinen Bunsenbrennern mit bläulich flackernden Flammen starrten. Im Raum war nur ein Student, der sich über einen Tisch am anderen Ende beugte und in seine Arbeit vertieft war. Beim Geräusch unserer Schritte sah er sich um und sprang mit einem Freudenschrei auf. »Ich hab's gefunden! Ich hab's gefunden!« rief er meinem Begleiter zu, wobei er uns mit einem Reagenzgläschen in der Hand entgegenlief. »Ich habe ein Reagenz gefunden, das von Hämoglobin und von nichts anderem ausgefällt wird.« Der Fund einer Goldmine hätte aus seinen Zügen keine größere Wonne aufscheinen lassen können. »Dr. Watson, Mr. Sherlock Holmes«, stellte Stamford uns vor. »Sehr erfreut«, sagte er herzlich und schüttelte meine Hand mit einer Kraft, die ich kaum in ihm vermutet hätte. »Sie sind in Afghanistan gewesen, wie ich sehe.« »Woher um alles in der Welt wissen Sie das denn?« fragte ich verblüfft. »Unwichtig«, sagte er. »Was wichtig ist, ist jetzt Hämoglobin. Sie begreifen doch wohl, wie wichtig diese meine Entdeckung ist.« »Chemisch ist es zweifellos interessant«, antwortete ich. »Aber praktisch, hören Sie, Mann, das ist die praktischste gerichtsmedizinische Entdeckung seit Jahren. Sehen Sie denn nicht, dass uns das eine unfehlbare Untersuchungsmethode für Blutflecken gibt? Kommen Sie hierher.« In seinem Eifer ergriff er den Ärmel meines Mantels und zerrte mich zu dem Tisch, an dem er gearbeitet hatte. »Wir brauchen frisches Blut«, sagte er. Dabei bohrte er eine lange Nadel in seinen Finger und saugte den Blutstropfen mit einer Pipette auf. »Jetzt gebe ich diese winzige Blutmenge in einen Liter Wasser. Sie sehen, dass die Mischung reines Wasser zu sein scheint. Das Verhältnis von Blut zu Wasser kann nicht größer sein als 1:1.000.000. Trotzdem habe ich keinerlei Zweifel daran, dass wir die charakteristische Reaktion erreichen können.« Während er sprach, warf er einige weiße Kristalle in das Gefäß. Danach gab er ein paar Tropfen einer durchsichtigen Flüssigkeit hinein. Sofort nahm der Inhalt eine dumpfe Mahagonifärbung an und ein bräunlicher Staub setzte sich auf dem Boden des Glaskruges ab. »Ha!« rief er. »Ha!« Er klatschte in die Hände und sah so hingerissen aus wie ein Kind mit einem neuen Spielzeug. »Was halten Sie davon?« »Es scheint ein sehr empfindliches Probeverfahren zu sein«, bemerkte ich. »Kriminalfälle drehen sich immer wieder um diesen einen Punkt. Ein Mann wird eines Verbrechens verdächtigt, vielleicht Monate, nachdem es begangen wurde. Seine Wäsche oder seine Kleider werden untersucht und man findet bräunliche Flecken. Sind das Blutflecken oder Lehmflecken oder Rostflecken oder Obstflecken oder was? Das ist eine Frage, über die sich viele Experten den Kopf zerbrochen haben. Und warum? Weil es keine zuverlässige Probe gab. Jetzt haben wir die Sherlock-Holmes-Probe. Und in Zukunft wird es da keine Schwierigkeiten mehr geben.« Seine Augen leuchteten hell, als er das sagte, und er legte die Hand auf sein Herz und verneigte sich wie vor einer applaudierenden Menge, die seine Fantasie heraufbeschworen hatte. »Wir sind mit einem Anliegen gekommen«, sagte Stamford. Er setzte sich auf einen hohen, dreibeinigen Schemel und schob mir einen weiteren mit dem Fuß zu. »Mein Freund hier sucht einen Unterschlupf. Und weil Sie sich beklagt haben, dass keiner mit Ihnen eine Wohnung teilen will, habe ich mir gedacht, dass ich Sie beide am besten zusammenbringe.« Sherlock Holmes schien erfreut über die Idee zu sein, seine Räume mit mir zu teilen. »Ich habe ein Auge auf ein Apartment in der Baker Street geworfen«, sagte er, »das genau das Richtige für uns wäre. Sie haben hoffentlich nichts gegen den Geruch von starkem Tabak. Ich rauche selbst Navy-Tabak«, antwortete ich. »Sehr gut. Außerdem habe ich normalerweise Chemikalien bei mir und mache manchmal Experimente. Würde Sie das stören?« »Absolut nicht.« »Mal sehen, was habe ich noch an Unzulänglichkeiten?« »Manchmal da blase ich Trübsal und mache tagelang den Mund nicht auf. Sie dürfen dann nicht meinen, ich wäre verärgert. Lassen Sie mich in Frieden und ich bin bald wieder in Ordnung.« »Na, und was haben Sie zu beichten?« »Ich finde, zwei Leute sollten das Schlimmste voneinander wissen, bevor sie anfangen, zusammenzuleben.« Ich lachte über dieses Kreuzverhör. Ich habe etwas gegen Lärm, weil meine Nerven zerrüttet sind. Und ich stehe zu allen möglichen gottlosen Zeiten auf. Und ich bin äußerst träge. Wenn es mir gut geht, habe ich noch eine ganze Reihe von Lastern, aber das sind die wichtigsten im Augenblick. »Fällt Geigespielen für Sie in die Kategorie Lärm?« erkundigte er sich besorgt. »Das hängt vom Spieler ab«, antwortete ich. »Eine gut gespielte Geige ist ein Geschenk für die Götter, eine schlecht gespielte...« »Oh, dann ist es gut«, rief er mit einem fröhlichen Lachen. »Ich glaube, wir können die Sache als abgemacht betrachten.« Wir trafen uns am nächsten Tag und inspizierten die Räumlichkeiten von Nummer 221b Baker Street, über die wir bei unserer Begegnung gesprochen hatten. Sie bestanden aus zwei gemütlichen Schlafzimmern und einem gemeinsamen, großen, luftigen Wohnraum, der fröhlich möbliert war und von zwei breiten Fenstern erhellt wurde. Die Zimmer waren insgesamt so ersprießlich und die Kosten, geteilt durch uns beide, erschienen uns so maßvoll, dass die Verhandlungen auf der Stelle zu einem Abschluss gebracht wurden und die Wohnung sogleich in unseren Gebrauch überging. Mit Holmes war keineswegs schwierig auszukommen. Er war von ruhiger Art und hatte geregelte Gewohnheiten. Selten war er nach 10 Uhr abends noch auf den Beinen und immer hatte er bereits gefrühstückt und das Haus verlassen, bevor ich morgens aufstand. Bisweilen verbrachte er den Tag im Chemielaboratorium, manchmal in den Sezierräumen und gelegentlich auf langen Spaziergängen, die ihn in die niedersten Teile der Stadt zu führen schienen. War er arbeitswütig, so vermochte nichts seine Energie zu übertreffen. Hin und wieder jedoch pflegte er tagelang auf dem Sofa im Wohnraum zu liegen, wobei er vom Morgen bis zum Abend kaum ein Wort sagte oder einen Muskel bewegte. Bei derlei Gelegenheiten habe ich in seinen Augen einen solch verträumten, leeren Ausdruck bemerkt, dass ich ihn hätte verdächtigen mögen, irgendeinem Narkotikum zu frönen, hätte nicht die Mäßigung und Reinlichkeit seiner ganzen Lebensführung eine derartige Annahme verboten. So verstrichen die Wochen, und mein Interesse an ihm wie auch meine Neugier bezüglich seiner Lebensziele vertieften und mehrten sich allmählich. Seine Gestalt und Erscheinung allein genügten, die Aufmerksamkeit des oberflächlichsten Beobachters zu erregen. Er war mehr als 6 Fuß groß und so ungeheuer hager, dass er noch weit größer wirkte. Seine Augen waren scharf und durchdringend, und seine schmale, falkenhafte Nase verlieh ihm insgesamt den Ausdruck der Wachsamkeit und Entschlossenheit. Auch sein Kinn hatte jene Prominenz und Wucht, die den entscheidungsfreudigen Mann kennzeichnen. Der Leser mag mich als hoffnungslose Schnüffelnase abschreiben, wenn ich bekenne, wie sehr dieser Mann meine Neugier weckte. Ehe man den Stab über mich bricht, bedenke man jedoch, wie ziellos mein Leben war und wie wenig es gab, das meine Aufmerksamkeit zu fesseln vermocht hätte. Unter diesen Umständen begrüßte ich eifrig das kleine Mysterium, das meinen Gefährten umgab, und verwandte ein gut Teil meiner Zeit auf den Versuch, es zu erhellen. Medizin studierte er nicht. Was das betraf, so hatte er auf unsere Frage hin Stamfords Ansichten bestätigt. Ebenso wenig schien er Vorlesungen belegt zu haben, die ihn befähigt hätten, einen wissenschaftlichen Grad oder irgendeinen anderen anerkannten Einlass in die Welt der Gelehrten zu erwerben. Seine Hingabe an bestimmte Studien war jedoch bemerkenswert, und innerhalb exzentrischer Grenzen waren seine Kenntnisse so ungewöhnlich weitreichend und genau, dass seine Bemerkungen mich durchaus erstaunten. Seine Unwissenheit war ebenso bemerkenswert wie seine Kenntnisse. Über zeitgenössische Literatur, Philosophie und Politik schien er so gut wie gar nichts zu wissen. Meine Überraschung erreichte jedoch einen Höhepunkt, als ich zufällig herausfand, dass ihm die Theorie des Kopernikus und der Aufbau des Sonnensystems unbekannt waren. Dass ein gebildeter Mensch in diesem unseren 19. Jahrhundert in Unkenntnis der Bewegung der Erde um die Sonne verharrte, erschien mir als solch außerordentliche Tatsache, dass ich es kaum zu begreifen vermochte. »Sehen Sie«, erläuterte er, »ich bin der Meinung, dass das Hirn eines Menschen ursprünglich wie eine kleine leere Dachkammer ist, die man mit dem Mobiliar versehen muss, das einem genehm ist. Ein Narr nimmt allen Plunder auf, über den er stolpert, so dass das Wissen, das ihm nützen könnte, von der übrigen Menge verdrängt oder bestenfalls von all den anderen Dingen verstellt wird, so dass er es schwerlich erfassen kann. Der geschickte Arbeiter dagegen wird sehr sorgsam mit jenen Dingen umgehen, die er in seine Hirnmansarde holt. Er nimmt nur jene Werkzeuge auf, die ihm bei seiner Arbeit helfen können. Aber von diesen hat er ein großes Sortiment. Und alle sind geordnet und in bestem Zustand. Es ist ein Irrtum anzunehmen, dieser kleine Raum habe elastische Wände und sei beliebig dehnbar. Verlassen Sie sich darauf. Es kommt eine Zeit, da Sie für jede neue Kenntnis etwas vergessen, das Sie vor dem gewusst haben. Es ist daher von größter Wichtigkeit, dass nicht nutzlose Fakten die nützlichen verdrängen. »Aber das Sonnensystem«, protestierte ich. »Was zum Teufel soll ich damit?« unterbrach er mich ungeduldig. »Sie sagen, wir kreisen um die Sonne. Und wenn wir um den Mond kreisten, für mich oder meine Arbeit würde das nicht den geringsten Unterschied machen.« Ich hätte ihn beinahe gefragt, was denn diese Arbeit sei, aber etwas in seiner Haltung zeigte mir, dass die Frage unwillkommen wäre. Während der ersten Wochen hatten wir keine Besucher, und ich nahm an, dass mein Gefährte ebenso ohne Freunde sei wie ich. Bald jedoch stellte ich fest, dass er viele Bekannte hatte, und zwar in den unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten. Es gab da einen kleinen, blassen Burschen mit einem Rattengesicht und dunklen Augen, der mir als Mr. Lestrade vorgestellt wurde. Er kam 3 oder 4 Mal innerhalb einer einzigen Woche. Eines Morgens kam eine junge Frau vorbei, gekleidet nach der neuesten Mode, und blieb eine halbe Stunde oder länger. Derselbe Nachmittag brachte einen grauhäuptigen, verwahrlosten Besucher, der wie ein jüdischer Hausierer aussah. Wenn eines dieser schwer einzuordnenden Individuen erschien, pflegte Sherlock Holmes mich zu bitten, ihm den Wohnraum zu überlassen, und ich zog mich in mein Schlafgemach zurück. Er entschuldigte sich immer, dass er mir diese Unbequemlichkeit auferlegte. »Ich muss dieses Zimmer als Geschäftsraum verwenden«, sagte er, »und diese Leute sind meine Klienten.« Wieder bot sich mir die Gelegenheit, ihm eine direkte Frage zu stellen, und wieder ließ ich mich durch meine Feinfühligkeit davon abbringen, einen Menschen zu Vertraulichkeiten zu zwingen. In dieser Zeit glaubte ich, er habe starke Motive, nicht davon zu sprechen, aber er zerstreute diese meine Bedenken bald, indem er aus eigenem Antrieb auf das Thema zu sprechen kam. Es war am 4. März. Ich habe gute Gründe, mich dessen zu entsinnen. Als ich ein wenig früher denn gewöhnlich aufstand. Sherlock Holmes hatte sein Frühstück noch nicht beendet. Die Wirtin war an meine späten Aufstiegebräuche so gewöhnt, dass mein Platz noch nicht gedeckt und mein Kaffee noch nicht zubereitet war. Mit der unvernünftigen Übellaunigkeit des Mannes läutete ich und gab kurz angebunden zu verstehen, dass ich fertig sei. Dann nahm ich ein Magazin vom Tisch und suchte die Wartezeit damit zu verkürzen, während mein Gefährte schweigend seinen Toast verzehrte. Die Überschrift eines der Artikel war mit Bleistift markiert, und es war nur natürlich, dass ich den Text zu überfliegen begann. Der reichlich hochtrabende Titel lautete »Das Buch des Lebens«, und der Artikel mühte sich aufzuzeigen, wie viel ein aufmerksamer Beobachter durch eine genaue und systematische Untersuchung all dessen, das ihm begegnet, zu lernen vermag. Aus einem Wassertropfen, stellte der Autor fest, könnte ein Logiker auf die Möglichkeit eines Atlantik oder eines Niagara schließen, ohne von diesen gehört oder sie gesehen zu haben. So betrachtet ist alles Leben eine große Kette, deren Wesen sich erhält, wann immer wir ein einziges ihrer Glieder zu Gesicht bekommen. Wie alle anderen Künste lässt sich die Wissenschaft der Deduktion und Analyse nur durch langes und geduldiges Studium erwerben. Auch ist das Leben nicht lang genug, um es einem Sterblichen zu gestatten, die höchstmögliche Vollkommenheit darin zu erreichen. Bevor er sich jenen moralischen und geistigen Aspekten des Vorgangs widmet, die die größten Schwierigkeiten darstellen, beginne der Forscher mit der Meisterung der elementareren Probleme. Wenn er einem anderen Sterblichen begegnet, so lerne er, auf einen Blick die Geschichte des Mannes zu erfassen und seine Zunft oder seinen Berufsstand zu bestimmen. So kindisch solch eine Übung erscheinen mag, schärft sie doch die Fähigkeit des Beobachtens und lehrt ihn, wohin er zu sehen und worauf er zu achten hat. Die Fingernägel eines Mannes, der Ärmel seines Mantels, seine Stiefel, die Knie seiner Hose, die Hornhaut seiner Daumen und Zeigefinger, sein Gesichtsausdruck, seine Manschetten, all diese Dinge offenbaren deutlich den Beruf eines Mannes. Dass all dies zusammengenommen den fähigen Forscher in auch nur einem einzigen Fall nicht erleuchten könnte, ist nahezu unvorstellbar. »Was für ein unsägliches Geschwätz«, rief ich aus. Ich knallte das Magazin auf den Tisch. »In meinem ganzen Leben habe ich noch nie solchen Unfug gelesen.« »Worum geht es?«, fragte Sherlock Holmes. »Also dieser Artikel«, sagte ich, wobei ich mit meinem Eierlöffel darauf deutete, als ich mich zum Frühstück niederließ. »Ich sehe, dass Sie ihn gelesen haben. Sie haben ihn ja angekreuzt. Ich will nicht leugnen, dass er sehr gut geschrieben ist. Trotzdem irritiert er mich. Das ist ganz offensichtlich die Theorie eines Stubenhockers, der in seinem Lehnstuhl sitzt und all diese netten kleinen Paradoxa ausheckt. Das ist doch in der Praxis nicht durchführbar. Ich möchte ihn mal sehen, wie er eingezwängt in einem Abteil dritter Klasse in der Untergrundbahn steckt und aufgefordert wird, die Berufe aller Mitfahrenden aufzuzählen. Ich wäre bereit, 1000 zu 1 gegen ihn zu wetten.« »Sie würden Ihr Geld verlieren«, stellte Holmes ruhig fest. »Und den Artikel, den habe ich geschrieben.« »Sie?« »Ja. Ich habe eine Neigung sowohl zur Beobachtung als auch zur Deduktion. Die Theorien, die ich dort dargelegt habe und die Ihnen so chimärisch erscheinen, sind in Wirklichkeit äußerst praktisch. So praktisch, dass ich mit Ihnen mein Brot und auch meine Butter verdiene.« »Wie das?«, fragte ich unwillkürlich. »Also, ich habe einen besonderen Beruf. Ich glaube, ich bin der Einzige auf der Welt. Ich bin ein beratender Detektiv, wenn Sie verstehen, was das ist. Hier in London haben wir jede Menge beamteter Detektive und etliche Private. Wenn diese Leute nicht weiter wissen, kommen sie zu mir. Und ich bringe sie auf die richtige Fährte. Sie legen mir alles Beweismaterial vor und dank meines Wissens über die Geschichte des Verbrechens bin ich normalerweise in der Lage, ihnen weiterzuhelfen. Bei Untaten gibt es große Familienähnlichkeiten. Und wenn Sie alle Einzelheiten von 1000 Verbrechen kennen, dann wäre es äußerst seltsam, wenn Sie das 1001. nicht aufklären könnten. Lestrade ist ein bekannter Detektiv. Er hat sich neulich in einer Fälschungssache in den Sumpf geritten. Und das hat ihn hergebracht. Und diese anderen Leute? Sie werden meistens von privaten Ermittlungsagenturen zu mir geschickt. Sie alle sind Leute, die in irgendeiner Klemme stecken und über etwas aufgeklärt werden möchten. Ich höre Ihre Geschichten an Sie lauschen meinen Kommentaren und dann streiche ich mein Honorar ein. Aber wollen Sie damit sagen, fragte ich, dass Sie, ohne Ihr Zimmer zu verlassen, einen Knoten auflösen können, mit dem andere Leute nicht fertig werden, obwohl Sie alle Einzelheiten selbst kennen? Genau das. Ich habe da eine Art Intuition. Hin und wieder gibt es einen Fall, der etwas komplizierter ist. Dann muss ich aktiv werden und mir alles selbst ansehen. Wissen Sie, ich verfüge über eine ganze Menge spezieller Kenntnisse, die ich auf das Problem anwende und die die Dinge wunderbar erleichtern. Diese Regeln der Deduktion, die in dem Artikel niedergelegt sind, der Ihren Tadel hervorrief, sind bei der praktischen Arbeit von unschätzbarem Wert für mich. Das Beobachten ist mir zur zweiten Natur geworden. Sie waren offenbar überrascht, als ich Ihnen bei unserer ersten Begegnung gesagt habe, dass Sie aus Afghanistan gekommen waren. Das hat Ihnen sicherlich jemand erzählt. Nichts dergleichen. Ich wusste, dass Sie aus Afghanistan gekommen waren. Aus langer Gewohnheit ist der Denkvorgang in mir so schnell abgelaufen, dass ich zu der Schlussfolgerung gelangt bin, ohne mir der Zwischenschritte bewusst zu sein. Der Denkprozess lief folgendermaßen ab. Hier ist ein Gentleman der medizinischen Sparte, aber mit der Haltung eines Soldaten. Also offenbar ein Arzt der Armee. Er ist kürzlich aus den Tropen gekommen, denn sein Gesicht ist dunkel und das ist nicht seine normale Hautfarbe, seine Handgelenke sind nämlich hell. Er hat Mühsal und Krankheit durchgestanden, wie sein abgeziertes Gesicht verrät. Sein linker Arm ist verletzt worden. Er hält ihn unnatürlich steif. Wo in den Tropen könnte ein englischer Armeearzt viel Mühsal erlebt haben und am Arm verwundet worden sein? Natürlich in Afghanistan. Der ganze Denkvorgang hat nicht einmal eine Sekunde gedauert. »So wie Sie es erklären, ist es ziemlich einfach«, sagte ich lächelnd. »Sie erinnern mich an Dupin von Edgar Allan Poe. Ich hatte keine Ahnung, dass solche Individuen außerhalb von Erzählungen existieren.« Sherlock Holmes erhob sich und zündete seine Pfeife an. »Sie glauben sicherlich, dass Sie mir ein Kompliment machen, wenn Sie mich mit Dupin vergleichen«, stellte er fest. »Nun denn, meiner Meinung nach war Dupin ein reichlich minderwertiger Bursche. Dieser Trick von ihm, nach einem viertelstündigen Schweigen mit einer Apropos-Bemerkung in die Gedanken eines Freundes hineinzuplatzen, ist doch wirklich ziemlich angeberisch und oberflächlich.« Ich ging hinüber zum Fenster und sah hinaus auf die belebte Straße. »Dieser Bursche mag scharfsinnig sein«, sagte ich mir, »aber außerdem ist er auch sehr eingebildet.« »Es gibt heute keine Verbrechen und keine Verbrecher mehr«, beklagte er sich. »Wozu ist es gut, in unserem Beruf ein Gehirn zu haben? Ich weiß, dass ich das Zeug habe, mir einen großen Namen zu machen. Es gibt keinen lebenden Menschen und hat nie einen gegeben, der die gleiche Menge Wissens und natürlicher Begabung in die Aufklärung von Verbrechen eingebracht hätte wie ich. Und was ist das Ergebnis? Es gibt kein Verbrechen, das der Aufklärung würdig wäre, höchstens stümperhafte Übeltaten mit so durchsichtigen Motiven, dass sogar ein Beamter von Scotland Yard sie durchschaut.« Ich war verstimmt über seine hochfahrende Redeweise und hielt es für das Beste, das Thema zu wechseln. »Ich frage mich, wonach dieser Bursche sucht«, sagte ich. Ich deutete auf einen stämmigen, einfach gekleideten Mann, der langsam die andere Straßenseite entlang ging und dabei suchend die Hausnummern betrachtete. Er hielt einen großen blauen Umschlag in der Hand und war offensichtlich Überbringer einer Botschaft. »Sie meinen den ehemaligen Sergeant der Marine?«, fragte Sherlock Holmes. Angabe und Aufschneiderei, dachte ich bei mir. Er weiß, dass ich seine Raterei nicht verifizieren kann. Ich hatte diesen Gedanken kaum zu Ende gedacht, als der Mann, den wir beobachteten, die Nummer auf unserer Tür erblickte und schnell die Straße überquerte. Wir hörten lautes Klopfen, dann eine tiefe Stimme im Erdgeschoss und schließlich schwere Schritte auf der Treppe. »Für Mr. Sherlock Holmes«, sagte er, als er den Raum betrat. Er händigte meinem Freund den Brief aus. Hier bot sich mir die Gelegenheit, ihm seine Einbildung auszutreiben. Daran hatte er sicherlich nicht gedacht, als er seine Vermutung ins Blaue hinein äußerte. »Darf ich fragen, guter Mann«, sagte ich mit meiner sanftesten Stimme, »was Sie von Beruf sind?« »Ich bin Bote, Sir«, sagte er knapp. »Die Uniform ist in der Ausbesserung.« »Und was waren Sie früher?« fragte ich mit einem leicht maliziösen Blick zu meinem Gefährten. »Sergeant, Sir. Königliche Leichte Marineinfanterie, Sir.« Er schlug die Hacken zusammen, hob die Hand zum Gruß und verschwand. Ich gestehe, dass ich über diesen neuen Beweis für die Anwendbarkeit der Thesen meines Gefährten zutiefst erstaunt war. Meine Achtung für seine analytischen Fähigkeiten nahm gewaltig zu. Dennoch lauerte in mir ein Verdacht, der Vorfall sei eine abgesprochene Episode mit dem Ziel, mich zu verblüffen, wenn es auch mein Verständnis überstieg, welches Ziel unter dem Himmel er verfolgen mochte, indem er mich so foppte. Als ich ihn ansah, hatte er die Mitteilung gelesen und seine Augen zeigten jenen leeren, stumpfen Ausdruck, der Geistesabwesenheit verriet. »Wie um alles in der Welt haben Sie das deduziert?« fragte ich. »Was deduziert?« fragte er missmutig. »Na, dass er ein ehemaliger Marinesergeant ist.« »Ich habe keine Zeit für Nebensächlichkeiten«, antwortete er brüsk. Dann lächelnd, »entschuldigen Sie meine Grobheit. Sie haben meinen Gedankengang unterbrochen. Aber vielleicht ist es ganz gut. Sie haben also wirklich nicht gesehen, dass der Mann Marinesergeant gewesen ist?« »Nein, wirklich nicht.« »Das zu sehen war einfacher als die Erklärung, weshalb ich es weiß. Wenn man Sie zu beweisen bäte, dass 2 und 2 4 sind, könnten Sie Schwierigkeiten haben, und dennoch sind Sie dessen ganz sicher.« Sogar über die Straße hinweg konnte ich einen großen blauen Anker sehen, den der Bursche auf dem Handrücken tätowiert hat. Das riecht nach Meer. Außerdem hielt er sich militärisch und hatte den üblichen Backenbart. Da haben wir den Mann von der Marine. Er hat auf mich den Eindruck gemacht, dass er sich für wichtig hält und daran gewöhnt ist, zu befehlen. Es muss ihm doch aufgefallen sein, wie er seinen Kopf hielt und den Stock schwenkte. Außerdem, wie man sehen konnte, ein zuverlässiger, achtbarer Mann mittleren Alters. Lauter Tatsachen, die mich zu der Annahme geführt haben, dass er Sergeant gewesen ist. »Wunderbar«, rief ich aus. »Absolut gewöhnlich«, sagte Holmes, wenn ich auch seinem Gesichtsausdruck entnehmen zu können glaubte, dass er ob meiner offensichtlichen Überraschung und Bewunderung erfreut war. »Ich habe eben gesagt, es gibt keine Verbrecher mehr. Es scheint, dass ich mich geirrt habe. Sehen Sie sich das an.« Er warf mir das Schreiben zu, das der Dienstmann gebracht hatte. »Mein lieber Mr. Sherlock Holmes, in der Nacht hat sich in Nummer 3 Lauriston Gardens, nahe der Brixton Road, eine üble Sache ereignet. Unser Mann, der seinen Rundgang machte, sah dort gegen 2 Uhr morgens ein Licht. Und da das Haus leer steht, argwöhnte er, dass etwas nicht in Ordnung sei. Er fand die Tür offen und im unmöblierten Vorderzimmer entdeckte er den Leichnam eines Gentleman, gut gekleidet und mit Karten in der Tasche, auf denen Enoch J. Drebber, Cleveland, Ohio, USA steht. Es war nichts gestohlen worden. Weiterhin fehlt jeder Hinweis darauf, wie der Mann den Tod fand. Im Zimmer fanden sich Blutspuren, der Leichnam weist jedoch keine Wunden auf. Wir haben keine Ahnung, wie er in das leere Haus gekommen ist. Im Übrigen ist die ganze Angelegenheit ein Rätsel. Ich wäre Ihnen überaus verbunden, wenn Sie so freundlich sein wollten, mich Ihre Meinung wissen zu lassen. Mit besten Grüßen, Tobias Gregson.« »Gregson ist der intelligenteste Mann von Scotland Yard«, bemerkte mein Freund. »Er und Lestrade sind die Einäugigen unter all den Blinden dort. Beide sind schnell und energisch, aber konventionell, entsetzlich konventionell. Außerdem können sie einander nicht riechen. Sie sind so eifersüchtig wie ein paar berufsmäßiger Schönheiten. Es wird viel Spaß bei diesem Fall geben, wenn man beide darauf ansetzt.« »Nehmen Sie Ihren Hut«, sagte er. »Wollen Sie, dass ich mitkomme?« »Ja, wenn Sie nichts Besseres zu tun haben.« Eine Minute später saßen wir beide in einer Droschke und rasten in Richtung Brixton Road. Nummer 3 Lauriston Gardens bot einen bedrohlichen Anblick böser Vorzeichen. Es war eines von 4 Häusern, die von der Straße ein wenig zurückwichen. Von diesen waren 2 bewohnt, 2 standen leer. Ein kleiner, da und dort mit dem Ausschlag kränklicher Pflanzen durchsetzter Garten trennte diese Häuser von der Straße. Ein schmaler, gelblicher Weg verlief hindurch, der offenbar aus einer Mischung von Lehm und Kies bestand. Vom Regen der Nacht war alles schmuddelig geworden. Der Garten wurde durch eine 3 Fuß hohe Ziegelmauer abgeschlossen, oben wie mit Fransen von einem hölzernen Geländer besetzt. Und an dieser Mauer lehnte ein strammer Polizeikonstable, umgeben von einem kleinen Haufen Schaulustiger, die sich die Hälse verrenkten und die Augen ausstarrten, in der vagen Hoffnung, etwas von den Vorgängen im Haus erhaschen zu können. Ich hatte angenommen, Sherlock Holmes würde sogleich ins Haus eilen und sich in eine Untersuchung des Rätsels stürzen. Nichts schien von seinen Absichten weiter entfernt zu sein. Mit einem Air von Nonchalance, das mir unter diesen Umständen an Affektiertheit zu grenzen schien, schlenderte er auf dem Pflaster hin und her und betrachtete mit leerem Blick den Boden, den Himmel, die gegenüberliegenden Häuser und die Reihe der Geländer. Nachdem er diese Erforschung beendet hatte, ging er langsam den Pfad hinunter, genauer gesagt den Grassaum neben dem Pfad, und hielt dabei seine Augen fest auf den Boden geheftet. Zweimal blieb er stehen, und einmal sah ich ihn lächeln und hörte ihn einen Ausruf der Befriedigung ausstoßen. In der nassen, lehmigen Erde gab es viele Fußabdrücke, aber da die Polizei auf dem Pfad reichlich hin und her gelaufen war, konnte ich nicht begreifen, wie mein Gefährte hoffte, etwas von dem Boden ablesen zu können. Ich hatte jedoch solch außerordentliche Beweise für die Schnelligkeit seiner Wahrnehmungsgabe erhalten, dass ich nicht daran zweifelte, dass er vieles zu sehen vermochte, was mir verborgen blieb. In der Haustür trafen wir auf einen großen, weißgesichtigen, flachshaarigen Mann mit einem Notizbuch in der Hand, der uns eilig entgegenkam und die Hand meines Gefährten überschwänglich drückte. »Das ist wirklich sehr freundlich von Ihnen, dass Sie gekommen sind«, sagte er. »Ich habe alles unberührt gelassen.« »Abgesehen davon«, erwiderte mein Freund und wies auf den Weg. »Nicht einmal eine Büffelherde hätte einen größeren Unfug anrichten können. Sie hatten aber zweifellos schon Ihre eigenen Schlüsse gezogen, Gregson, bevor Sie das dazugelassen haben.« »Ich hatte zu viel im Haus zu tun«, sagte der Detektiv ausweichend. »Mein Kollege Mr. Lestrade ist hier. Ich hatte mich darauf verlassen, dass er sich darum kümmert.« Holmes warf mir einen Blick zu und hob sardonisch die Augenbrauen. »Mit zwei solchen Männern wie Ihnen und Lestrade auf dem Schauplatz bleibt einem Dritten kaum noch etwas zu finden übrig«, sagte er. »Sie sind nicht mit einem Wagen hergekommen?« »Nein, Sir.« »Lestrade auch nicht?« »Nein, Sir.« »Dann wollen wir hineingehen und uns den Raum ansehen.« Mit dieser zusammenhanglosen Bemerkung ging er voran ins Haus, gefolgt von Gregson, dessen Züge seinem Erstaunen Ausdruck gaben. Ein kurzer Gang, verstaubt und mit nackten Bohlen, führte zur Küche und zum Nebengelass. Vom Flur aus öffneten sich zwei Türen links und rechts. Eine war offenbar viele Wochen lang verschlossen gewesen, die andere führte ins Esszimmer, jenen Raum, in dem sich die rätselhafte Geschichte ereignet hatte. Holmes ging hinein, und ich folgte ihm mit jenem unterschwelligen Gefühl im Herzen, das die Nähe des Todes uns einflößt. Es war ein großer, quadratischer Raum, der infolge des Fehlens jeglichen Mobiliars noch größer wirkte. Eine ordinäre, grelle Tapete zierte die Wände, wies jedoch an einigen Stellen Schimmelflecken auf, und hier und da hatten sich große Streifen gelöst und hingen herab, wobei sie den dahinter befindlichen gelben Putz entblößten. Der Tür gegenüber war ein protziger Kamin mit einem Sims aus imitiertem weißem Marmor. Auf eine Ecke des Kaminsimses hatte man den Stummel einer roten Wachskerze geklebt. Das einzige Fenster war so schmutzig, dass es das Licht verschwommen und unsicher machte, wodurch alles einen dumpfen grauen Farbton erhielt, der von einer dicken Lage Staub, die den gesamten Raum bedeckte, noch verstärkt wurde. All diese Einzelheiten nahm ich später wahr. Zunächst richtete sich meine Aufmerksamkeit auf die einsame, schreckliche, unbewegte Gestalt, die ausgestreckt auf den Bohlen lag und mit leeren, blicklosen Augen an die farblose Decke starrte. Es war die eines Mannes von etwa 43 oder 44 Jahren, mittelgroß, breitschultrig, mit kräftigem schwarzem Lockenhaar und einem kurzen Stoppelbart. Er trug Gehrock und Weste aus schwerem, feinem Wollstoff, sowie helle Hosen und makellosen Kragen und Manschetten. Ein sauberer und gut gepflegter Zylinder lag neben ihm auf dem Boden. Die Hände waren zu Fäusten geballt und die Arme weit ausgebreitet, wogegen seine unteren Gliedmaßen verrenkt waren, als sei sein Todeskampf fürchterlich gewesen. Aus seinem starren Gesicht war ein Ausdruck des Grauens festgefroren, und so schien es mir, des Hasses, eines Hasses, wie ich ihn nie zuvor in menschlichen Zügen gesehen hatte. Ich habe den Tod in vielen Formen gesehen, aber keine ist mir furchtbarer erschienen als jene in dem düsteren, schmierigen Raum, der auf eine der wichtigsten Verkehrsadern des vorstädtischen London hinausschaute. Lestrade stand neben der Tür, hager und frettchenhaft wie immer, und begrüßte meinen Gefährten und mich. »Dieser Fall wird Aufsehen erregen, Sir«, bemerkte er. »Er übertrifft alles, was ich hier gesehen habe. Und ich habe bestimmt kein besonders weiches Gemüt.« »Es gibt keine Hinweise«, sagte Gregson. »Überhaupt keine«, stimmte Lestrade ein. Sherlock Holmes näherte sich dem Leichnam, kniete nieder und untersuchte ihn aufmerksam. »Sind Sie sicher, dass es keine Wunde gibt?«, fragte er. Er deutete auf die zahlreichen Blutspritzer und Flecken allenthalben. »Ganz sicher«, riefen beide Detektive. »Dann gehört dieses Blut natürlich einer zweiten Person. Vermutlich dem Mörder, wenn hier ein Mord begangen worden sein sollte. Das alles erinnert mich an die Umstände, die beim Tod von Van Jansen in Utrecht bemerkt wurden, 1:34. Erinnern Sie sich an den Fall Gregson?« »Nein, Sir.« »Lesen Sie es nach, das sollten Sie wirklich tun. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es ist alles schon einmal da gewesen.« Während er sprach, flatterten seine schnellen Finger hierhin, dahin und dorthin. Sie fühlten, drückten, knöpften auf, untersuchten. Dabei zeigten seine Augen den entrückten Ausdruck, über den ich mich bereits geäußert habe. Die Untersuchung erfolgte so schnell, dass man daraus kaum auf die Gründlichkeit hätte schließen können, mit der sie vorgenommen wurde. Schließlich roch er an den Lippen des Toten und betrachtete danach die Sohlen seiner Lacklederschuhe. »Er ist bestimmt nicht bewegt worden«, fragte er. »Nur so viel, wie nötig war, um ihn untersuchen zu können.« »Sie können ihn jetzt ins Leichenschauhaus bringen lassen«, sagte er. »Mehr ist nicht herauszubekommen.« Gregson hatte eine Bahre und 4 Männer zur Hand. Auf seinen Ruf hin betraten sie den Raum, und der Fremde wurde aufgehoben und hinausgetragen. Als sie ihn anhoben, fiel klirrend ein Ring herab und rollte über den Boden. Lestrade nahm ihn auf und betrachtete ihn völlig entgeistert. »Eine Frau ist hier gewesen«, rief er. »Das ist der Hochzeitsring einer Frau.« Während er dies sagte, hielt er ihn uns auf der Handfläche hin. Wir standen um ihn herum und starrten den Ring an. Es konnte kein Zweifel daran bestehen, dass dieser schlichte Goldring einst den Finger einer Braut geziert hatte. »Der macht alles noch komplizierter«, sagte Gregson. »Der Himmel weiß, dass es ohnehin schon kompliziert genug war.« »Sind Sie sicher, dass er die Dinge nicht vereinfacht?«, bemerkte Holmes. »Was haben Sie in seinen Taschen gefunden?« »Das haben wir alles hier«, sagte Gregson. Er deutete auf einen Haufen von Gegenständen auf einer der unteren Stufen der Treppe. »Eine goldene Uhr, Nummer 97163 von Barrett, London. Eine goldene Krawattennadel. Eine Kartentasche aus russisch Leder mit Karten von Enoch J. Drebber aus Cleveland, was dem EJD in der Wäsche entspricht. Keine Börse, aber Geldlose, und zwar 7 £13. Eine Taschenausgabe von Boccaccios De Camerone mit dem Namen Joseph Stangerson auf dem Vorsatzblatt. 2 Briefe, einer adressiert an E.J. Drebber und einer an Joseph Stangerson.« »An welche Anschrift?« »American Exchange, The Strand, zur Abholung. Beide Briefe stammen von der Guyan Steamship Company und beziehen sich auf die Abfahrt ihrer Schiffe von Liverpool. Es ist klar, dass dieser unglückliche Mann kurz vor der Heimfahrt nach New York war.« »Haben Sie Nachforschungen nach diesem Mann namens Stangerson angestellt?« »Das habe ich sofort gemacht, Sir«, sagte Gregson. »Ich habe Anzeigen an alle Zeitungen herausgehen lassen, und einer meiner Leute ist zum American Exchange gegangen. Er ist aber bis jetzt noch nicht zurückgekommen.« »Haben Sie Cleveland benachrichtigt?« »Wir haben heute früh telegrafiert.« Sherlock Holmes schien eben eine Bemerkung machen zu wollen, als Lestrade, der im Vorderzimmer gewesen war, während wir dieses Gespräch in der Diele führten, wieder auf der Szene erschien und sich die Hände rieb, in einer hochtrabenden und selbstzufriedenen Weise. »Mr. Gregson«, sagte er, »ich habe soeben eine Entdeckung von allergrößter Wichtigkeit gemacht, und zwar eine, die übersehen worden wäre, wenn ich nicht die Wände einer sehr sorgsamen Untersuchung unterzogen hätte.« Die Augen des kleinen Mannes leuchteten, während er das sagte, und offensichtlich befand er sich in einem Zustand unterdrückten Frohlockens, weil er wieder seinen Kollegen einen Punkt gewonnen hatte. »Kommen Sie«, sagte er. Er stürmte wieder in den Raum, dessen Atmosphäre lichter zu sein schien, seit man seinen grässlichen Bewohner entfernt hatte. »Also, stellen Sie sich hierhin.« Er riss ein Zündholz an seinem Stiefel an und hielt es vor die Wand. »Schauen Sie sich das an«, sagte er triumphierend. Ich habe bereits erwähnt, dass die Tapete sich teilweise abgelöst hatte. In diesem besonderen Teil des Raumes war ein großes Stück heruntergekommen und hatte ein gelbes Quadrat groben Putzes hinterlassen. Auf dieser kahlen Stelle stand in blutroten Lettern ein einziges Wort gekritzelt: Rache. Was halten Sie davon? Rief der Detektiv in der Haltung eines Varieté-Künstlers, der seine Nummer präsentiert. Das ist bisher übersehen worden, weil das die dunkelste Ecke des Raums ist und niemand daran gedacht hat, hier nachzuschauen. Der Mörder oder die Mörderin hat es mit seinem oder ihrem eigenen Blut geschrieben. Schauen Sie sich diesen Fleck an, wo es die Wand hinabgetropft ist. Damit ist jedenfalls die These von einem Selbstmord erledigt. Warum ist ausgerechnet diese Ecke ausgesucht worden, um das zu schreiben? Ich will es Ihnen sagen. Sehen Sie, die Kerze da auf dem Kaminsims. Zur fraglichen Zeit war sie angezündet. Und wenn sie angezündet war, dann muss diese Ecke hellster statt dunkelster Teil der Wand gewesen sein. Und was bedeutet es, wenn Sie es denn nun schon gefunden haben? Fragte Gregson in missbilligendem Tonfall. Was es bedeutet? Na, es bedeutet, dass der Schreiber den Frauennamen Rachel schreiben wollte, aber gestört worden ist, ehe er oder sie die Zeit hatte, fertig zu werden. Merken Sie sich meine Worte. Wenn dieser Fall aufgeklärt ist, werden Sie feststellen, dass eine Frau namens Rachel etwas damit zu tun hatte. Sie haben gut lachen, Mr. Sherlock Holmes. Sie mögen vielleicht sehr schlau und gerissen sein, aber letzten Endes ist der erfahrene Jagdhund doch der Beste. »Ich muss mich wirklich bei Ihnen entschuldigen«, sagte mein Gefährte, der die gute Laune des kleinen Mannes verdorben hatte, indem er in lautes Gelächter ausgebrochen war. »Ihnen steht ganz gewiss der Ruhm zu, der erste von uns gewesen zu sein, der das gefunden hat. Und wie Sie sagen, sieht es so aus, als wäre es von dem anderen Teilnehmer am Rätsel der letzten Nacht geschrieben worden. Ich habe bisher nicht die Zeit gehabt, diesen Raum zu untersuchen, aber mit Ihrer Erlaubnis möchte ich es jetzt tun.« Damit zog er ein Bandmaß und eine große runde Lupe aus seiner Tasche. Mit diesen beiden Geräten ging er geräuschlos durch den Raum. Bisweilen blieb er stehen, manchmal kniete er nieder, und einmal legte er sich flach auf den Bauch. In seiner Beschäftigung war er so vertieft, dass er unsere Gegenwart vergessen zu haben schien, denn er redete unausgesetzt leise mit sich selbst, in einem nicht abreißenden Strom von Ausrufen, Seufzern, Pfiffen und kleinen Schreien, die Ermutigung und Hoffnung andeuten mochten. An einer Stelle sammelte er sehr sorgsam einen kleinen Haufen grauen Staubes vom Boden auf und steckte ihn in einen Umschlag. Schließlich untersuchte er das Wort an der Wand mit seiner Lupe, wobei er sich jeden einzelnen Buchstaben mit der allereingehendsten Genauigkeit vornahm. Danach schien er zufrieden zu sein, denn er verstaute das Bandmaß und das Vergrößerungsglas wieder in seiner Tasche. Gregson und Lestrade hatten die Manöver ihres Amateurkollegen mit großer Neugier und einiger Verachtung beobachtet. »Was halten Sie davon, Sir?« fragten sie beide. »Ich würde Sie des Ruhmes berauben, den Ihnen dieser Fall einbringt, wenn ich mich erdreisten wollte, Ihnen zu helfen«, bemerkte mein Freund. »Sie machen das so gut, dass es ein Jammer wäre, wenn jemand sich da einmischte.« Bei diesen Worten lag in seiner Stimme eine ganze Welt von Sarkasmus. »Wenn Sie mich wissen lassen, wie Ihre Ermittlungen vorankommen«, fuhr er fort, »werde ich Ihnen gern alle Hilfe geben, die ich geben kann. Inzwischen würde ich gern mit dem Constable sprechen, der den Leichnam gefunden hat. Könnten Sie mir seinen Namen und seine Adresse nennen?« Lestrade blickte in sein Notizbuch. »John Rance«, sagte er, »er hat im Moment keinen Dienst. Sie können ihn in Nummer 46 Audley Court, Kennington Park Gate finden.« Holmes notierte sich die Anschrift. »Kommen Sie, Doktor«, sagte er, »wir werden hingehen und ihn besuchen. Ich will Ihnen ein paar Angaben machen, die Ihnen bei dem Fall helfen können«, fuhr er fort, dabei wandte er sich den beiden Detektiven zu. »Es ist ein Mord verübt worden, und der Mörder ist ein Mann. Er ist über 6 Fuß groß, im besten Alter, hat für seine Größe kleine Füße, trägt grobe Stiefel, die vorn viereckig enden, und hat eine Drichinopoly-Zigarre geraucht. Er ist zusammen mit seinem Opfer in einem vierrädrigen Wagen hergekommen, der von einem Pferd mit 3 alten Hufeisen und einem neuen am rechten Vorderhuf gezogen wurde. Höchstwahrscheinlich hat der Mörder ein blühendes Aussehen und die Fingernägel seiner rechten Hand sind bemerkenswert lang. Das sind nur ein paar Hinweise, aber sie könnten Ihnen nützlich sein. Lestrade und Gregson sahen einander mit einem ungläubigen Lächeln an. »Wenn dieser Mann ermordet worden ist, wie ist der Mord denn begangen worden?« fragte Ersterer. »Gift«, sagte Sherlock Holmes knapp und ging. »Noch etwas, Lestrade«, setzte er hinzu. Er wandte sich in der Tür noch einmal um. »Rache ist das deutsche Wort für Revenge. Vergeuden Sie also nicht Ihre Zeit damit, dass Sie nach Miss Rachel suchen.« Mit diesem Schuss nach rückwärts ging er hinaus und ließ die beiden Rivalen mit offenen Mündern zurück. Es war 1 Uhr, als wir Nummer 3 Lauriston Gardens verließen. Sherlock Holmes führte mich zum nächsten Telegrafenamt, wo er ein langes Telegramm abschickte. Dann hielt er eine Droschke an und befahl dem Kutscher, uns zu der von Lestrade angegebenen Adresse zu bringen. »Sie verblüffen mich, Holmes«, sagte ich. »Sie können doch bestimmt nicht so sicher sein, wie Sie vorgeben, was all diese von Ihnen aufgezählten Einzelheiten betrifft.« »Es gibt da keinen Spielraum für Irrtümer«, antwortete er. »Das allererste, was ich dort beobachtet habe, war, dass ein Wagen nahe an der Bordsteinkante mit seinen Rädern 2 Spuren hinterlassen hat. Nun haben wir aber bis letzte Nacht seit einer Woche keinen Regen gehabt, also müssen diese Räder, die einen so tiefen Abdruck hinterlassen haben, während der Nacht dort gewesen sein. Außerdem waren dort auch die Spuren der Hufe des Pferds, und eine davon war viel deutlicher abgezeichnet als die anderen 3, was beweist, dass das Hufeisen neu ist. Da der Wagen dort war, nachdem es angefangen hatte zu regnen, aber zu keiner Zeit heute Morgen, dafür habe ich Gregsons Wort, ist zu folgern, dass er in der Nacht dort war, und folglich auch, dass er diese beiden Individuen zu dem Haus gebracht hat.« »Das klingt einfach genug«, sagte ich, »aber was ist mit der Körpergröße des Mannes?« »Also, in 9 von 10 Fällen lässt sich die Größe eines Mannes an der Länge seiner Schritte erkennen. Es ist ganz einfach, das auszurechnen, aber wozu sollte ich Sie mit Zahlen langweilen? Die Schritte dieses Burschen habe ich sowohl draußen auf dem Lehmboden als auch drinnen im Staub gesehen. Dann bot sich mir noch die Möglichkeit, meine Berechnung zu überprüfen. Wenn jemand etwas an eine Wand schreibt, dann tut er das instinktiv etwa in Augenhöhe. Und diese Schrift war genau 6 Fuß über dem Boden. Es war kinderleicht.« »Und sein Alter?« fragte ich. »Nun, wenn ein Mann ohne die geringste Mühe Schritte macht, die 4,5 Fuß lang sind, dann kann er noch nicht welk und verdorrt sein. Gibt es da noch mehr, das Ihnen Kopfzerbrechen macht?« »Die Fingernägel und die Trichinopoly«, sagte ich. Die Schrift auf der Wand stammte vom Zeigefinger eines Mannes, in Blut getaucht. Mit Hilfe meiner Lupe konnte ich sehen, dass der Putz dabei leicht verkratzt worden ist, was nicht der Fall sein könnte, wenn die Nägel des Mannes kurz geschnitten wären. Vom Boden habe ich ein wenig verstreute Asche aufgelesen. Sie war dunkel und flockig. Nur eine Trichinopoly wird zu solcher Asche. Ich habe Zigarrenasche einem besonderen Studium unterzogen. Nebenbei, ich habe eine Monographie über dieses Thema geschrieben. Ich schmeichle mir, dass ich mit einem Blick die Asche jeder handelsüblichen Zigarre und jeden Pfeifentabaks erkennen kann. Es sind genau diese Einzelheiten, in denen sich ein geübter Detektiv von der Sorte Gregson und Lestrade unterscheidet. Ich fuhr mir mit der Hand über die Stirn. »Mein Kopf ist ein einziges Durcheinander«, bemerkte ich. »Je mehr man darüber nachdenkt, desto mysteriöser wird alles. Wie sind diese beiden Männer, wenn es denn 2 Männer waren, in ein leeres Haus gekommen? Was ist aus dem Kutscher geworden, der sie gefahren hat? Wie kann jemand einen anderen dazu zwingen, Gift zu nehmen? Woher stammt das Blut? Was war das Ziel des Mörders, da ja offenbar Diebstahl keine Rolle dabei gespielt hat? Wie kommt dieser Frauenring dorthin? Und vor allem, warum sollte der zweite Mann das deutsche Wort Rache hinschreiben, bevor er sich aus dem Staub macht? Ich muss gestehen, dass ich keine Möglichkeit sehen kann, all diese Tatsachen miteinander zu verbinden.« Mein Gefährte lächelte zustimmend. »Sie fassen da alle Schwierigkeiten der Situation bündig und sauber zusammen«, sagte er. »Vieles ist noch dunkel, wenn ich auch mein Urteil über die wichtigsten Tatsachen abgeschlossen habe. Was die Entdeckung des armen Lestrade angeht, das ist nur ein Hinweis, der die Polizei auf eine falsche Fährte locken soll, indem er Sozialismus und Geheimgesellschaften andeutet. Wie Sie bemerkt haben werden, ist das A in einer Druckschrift gehalten, die ein wenig an deutschen Fraktursatz erinnert. Ein richtiger Deutscher verwendet aber, wenn er Druckschrift schreibt, unweigerlich die lateinischen Buchstaben. Wir können also sicher festhalten, dass dies nicht von einem Deutschen geschrieben wurde, sondern von einem ungeschickten Imitator, der seine Rolle übertrieben hat. Es war nur eine List, um die Untersuchung in die falschen Kanäle zu lenken. Ich werde Ihnen nicht viel mehr über den Fall erzählen, Doktor, Sie wissen schon. Ein Zauberer bekommt keinen Applaus mehr, wenn er erst seinen Trick verraten hat. Und wenn ich Ihnen zu viel von meiner Arbeitsmethode zeige, werden Sie zu dem Schluss kommen, dass ich schließlich doch ein ganz gewöhnliches Individuum bin. Zu diesem Schluss werde ich niemals kommen, sagte ich. Sie haben die Detektion einer exakten Wissenschaft so weit angenähert, dass man sie in dieser Welt nicht mehr übertreffen wird. Mein Gefährte errötete vor Freude ob meiner Worte und der ernsthaften Art, in der ich sie vorbrachte. Ich hatte bereits festgestellt, dass er für Schmeicheleien über seine Kunst so empfänglich war wie nur je ein Mädchen, wenn es um seine Schönheit geht. Dieses Gespräch fand statt, während unser Wagen sich durch eine lange Reihe schmieriger Haupt- und trüber Nebenstraßen wand. In der schmierigsten und trübsten von allen hielt unser Fahrer plötzlich an. »Das ist Audley Court da drüben«, sagte er. Er deutete auf eine schmale Öffnung in der Reihe leichenfarbener Ziegelbauten. »Ich warte hier, bis Sie zurückkommen.« Audley Court war keine anziehende Gegend. Die enge Passage führte uns auf einen viereckigen Platz, der mit Fliesen gepflastert und von schmutzigen Behausungen umgeben war. Wir bahnten uns einen Weg zwischen Gruppen verdreckter Kinder, bis wir Nummer 46 erreichten. Die Tür der Behausung war mit einem kleinen Messingstreifen verziert, auf dem der Name Rance eingraviert stand. Auf unsere Fragen erfuhren wir, dass der Constable zu Bett gegangen war, und man führte uns in ein kleines Vorderzimmer, wo wir auf ihn warteten. Er erschien alsbald. Er wirkte ein wenig unwirsch darüber, dass wir ihn aus dem Schlummer gerissen hatten. »Ich habe doch meinen Bericht im Revier abgegeben«, sagte er. Holmes zog einen halben Sovereign aus der Tasche und spielte nachdenklich damit. »Wir haben uns gedacht, wir sollten besser alles aus Ihrem eigenen Mund hören«, sagte er. »Ich will Ihnen sehr gern alles sagen, was ich weiß«, antwortete der Constable. Seine Augen hingen an der kleinen goldenen Scheibe. »Meine Schicht geht von 10 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. Um 11 hat's eine Schlägerei im White Hart gegeben. Aber davon mal abgesehen, war auf meiner Runde alles ganz ruhig. Um 1 hat's angefangen zu regnen. Und ich habe Harry Murcher getroffen. Der geht die Runde am Holland Grove. Und wir haben an der Ecke Henrietta Street gestanden und geklönt. Ein bisschen später, vielleicht so um die 2 oder kurz danach, habe ich mir gedacht, ich gehe nur mal nach der Brixton Road und sehe danach am Rechten. Auf dem ganzen Weg habe ich keine Menschenseele getroffen, nur 1 oder 2 Droschken sind an mir vorbeigekommen. Wie ich da so lang gehe und unter uns gesagt, denk, wie nett jetzt ein Potheiser-Gin wäre, sehe ich plötzlich ein Licht im Fenster von dem Haus leuchten. Nun weiß ich aber, dass die 2 Häuser da in Lauriston ganz leer stehen, weil der, dem sie gehören, nichts an den Abflüssen tun will, obwohl doch der letzte Mieter, der in einem von denen gelebt hat, an Typhus gestorben ist. Deshalb bin ich wie vom Donner getroffen, wie ich da das Licht im Fenster sehe. Und ich nehme an, irgendwas stimmt da nicht. Ich stoße die Tür auf. Drin ist alles ruhig, also gehe ich in den Raum, wo das Licht brennt. Da steht eine Kerze auf dem Kamin und flackert. Rotes Wachs. Und in dem Licht sehe ich... Ja, ich weiß alles, was Sie gesehen haben. Sie sind mehrmals durch den Raum gegangen, haben sich neben die Leiche gekniet und dann sind Sie aus dem Raum gegangen und haben die Küchentür untersucht und dann... John Rance sprang auf mit einem entsetzten Gesicht und Argwohn in den Augen. »Wo haben Sie sich versteckt, dass Sie das alles gesehen haben?« rief er. »Mir scheint Sie wissen viel mehr, als Sie wissen sollten.« Holmes lachte und warf dem Constable seine Karte über den Tisch zu. »Kommen Sie nicht auf den Gedanken, mich für den Mord festzunehmen«, sagte er. »Ich bin einer von den Jagdhunden, nicht der Wolf. Mr. Gregson und Mr. Lestrade werden Ihnen das bestätigen. Aber machen Sie weiter. Was haben Sie als nächstes getan?« Rance setzte sich wieder. Sein Gesicht verlor jedoch nicht den ratlosen Ausdruck. »Ich bin zurück zum Tor gegangen und hab gepfiffen, von meiner Pfeife. Es hat Murcher und noch 2 hergeholt.« »War die Straße zu diesem Zeitpunkt leer?« »Na ja, war sie. Jedenfalls, soweit das Leute betrifft, die irgendwas getaugt haben.« »Was meinen Sie damit?« Die Züge des Constables veränderten sich zu einem breiten Grinsen. »Ich habe in meinem Leben schon so manchen Besoffenen gesehen«, sagte er, »aber noch keinen, der so randvoll war wie der Junge. Er hat am Tor gestanden, wie ich rausgekommen bin.« »Was für ein Mann war das?«, fragte Sherlock Holmes. John Rance wirkte bei dieser Abschweifung ein wenig irritiert. »Das war ein ungewöhnlich besoffener Mann«, sagte er. »Der hätte mit aufs Revier gemusst, wenn wir nicht beschäftigt gewesen wären.« »Sein Gesicht, seine Kleidung, haben Sie sich nichts davon gemerkt?« unterbrach Holmes ihn ungeduldig. »Klar habe ich mir das gemerkt. Ich habe ihn doch stützen müssen, ich und Murcher zusammen. Er war so ein langer Kerl mit einem roten Gesicht, das untenrum vermummt. Das reicht«, rief Holmes. »Was ist aus ihm geworden?« »Wir hatten genug zu tun, ohne uns um ihn zu kümmern«, sagte der Polizist mit gekränkter Stimme. »Er ist bestimmt irgendwie nach Hause gekommen.« »Wie war er gekleidet?« »Er hatte einen braunen Gehrock an.« »Hatte er eine Peitsche in der Hand?« »Eine Peitsche, nö.« »Er muss sie zurückgelassen haben«, murmelte mein Gefährte. »Sie haben danach keine Droschke gehört oder gesehen?« »Nö.« »Hier ist ein halber Sovereign für Sie«, sagte mein Gefährte. Er stand auf und nahm seinen Hut. »Ich fürchte, Rance, Sie werden in der Truppe nie aufsteigen. Ihr Kopf da, den sollten Sie nicht zur Zierde tragen, sondern auch gebrauchen. Letzte Nacht hätten Sie sich Ihre Sergeantstreifen verdienen können. Der Mann, den Sie in der Hand hatten, ist der Mann, der den Schlüssel zum ganzen Rätsel hat und den wir suchen. Kommen Sie, Doktor.« Wir machten uns gemeinsam auf den Weg zur Droschke und ließen unseren Informanten ungläubig, aber sichtlich unbehaglich zurück. »So ein Stümper, so ein Narr«, sagte Holmes erbittert, als wir zu unserer Wohnung zurückfuhren. »Mir ist noch immer alles ziemlich dunkel. Warum sollte er zum Haus zurückkommen, nachdem er es verlassen hat?« »Der Ring, Mann, der Ring! Deshalb ist er zurückgekommen. Wenn wir ihn nicht auf eine andere Weise bekommen, können wir immer noch den Ring als Köder verwenden. Ich werde ihn erwischen, Doktor. Ich wette 2-1 mit Ihnen, dass ich ihn erwischen werde.« »Das ist die beste Studie, die mir je untergekommen ist. Eine Studie in Scharlachrot, hä? Warum sollten wir nicht ein wenig Kunstjargon verwenden? Der scharlachrote Faden des Mordes verläuft durch das farblose Knäuel des Lebens. Und unsere Pflicht ist es, ihn zu entwirren, zu isolieren und jeden Zoll davon bloßzulegen. Und jetzt ein Lunch.« Unsere morgendlichen Anstrengungen waren für meine schwächliche Gesundheit zu viel gewesen. Und nachmittags war ich erschöpft. Nachdem Holmes zu einem Konzert aufgebrochen war, legte ich mich auf das Sofa und versuchte, einige Stunden Schlafes zu finden. Mein Geist war jedoch von allem Vorgefallenen allzu erregt und die seltsamsten Fantasien und Vermutungen drängten sich in meinem Kopf. So oft ich meine Augen schloss, sah ich die verzerrte, pavianische Fratze des Ermordeten vor mir. Der Eindruck dieses Gesichtes war so unheimlich, dass es mir schwer fiel, für den, der den Besitzer dieses Gesichts aus der Welt geschafft hatte, etwas anderes als Dankbarkeit zu empfinden. Wenn es jemals menschliche Züge gegeben hat, die von Laster der bösartigsten Sorte sprachen, dann sicher die von Enoch J. Drebber aus Cleveland. Dennoch sah ich ein, dass Gerechtigkeit geübt werden musste und dass die Verworfenheit des Opfers in den Augen des Gesetzes keine Entschuldigung darstellt. Holmes kam sehr spät zurück, so spät, dass ich wusste, dass nicht das Konzert ihn die ganze Zeit aufgehalten haben konnte. Das Abendessen stand auf dem Tisch, ehe er erschien. »Es war großartig«, sagte er, während er sich niederließ. »Erinnern Sie sich an das, was Darwin über Musik sagt? Er behauptet, die Fähigkeit, sie hervorzubringen und zu schätzen, sei der menschlichen Rasse längst eigen gewesen, bevor die Sprache gemeistert wurde. Vielleicht ist das der Grund, aus dem wir von ihr so subtil beeinflusst werden. In unseren Seelen befinden sich vage Erinnerungen an jene nebelhaften Jahrhunderte, da die Welt noch in ihrer Kindheit war.« »Das ist eine ziemlich weitreichende Vorstellung«, bemerkte ich. »Unsere Vorstellungen müssen so weit reichen wie die Natur selbst, wenn sie die Natur deuten sollen«, antwortete er. »Haben Sie die Abendzeitung gesehen?« »Nein.« »Schauen Sie sich diese Annonce an. Ich habe heute Morgen unmittelbar nach der Affäre den Text an alle Zeitungen schicken lassen.« Er warf mir die Zeitung zu, und ich betrachtete die von ihm bezeichnete Stelle. Es handelte sich um die erste Annonce unter der Rubrik »Gefunden«. Sie lautete: Heute früh wurde in der Brixton Road auf der Fahrbahn zwischen der White Hart Tavern und Holland Grove ein einfacher goldener Trauring gefunden. Anfragen an Dr. Watson. Nummer 221b Baker Street, zwischen 8 und 9 Uhr heute Abend. Verzeihen Sie, dass ich Ihren Namen verwendet habe, sagte er. Wenn ich meinen eigenen genommen hätte, dann hätte einer dieser Dummköpfe ihn womöglich erkannt und sich in die Sache einmischen wollen. Das geht in Ordnung, antwortete ich, aber angenommen, jemand meldet sich. Ich habe keinen Ring. Oh doch, den haben Sie wohl, sagte er. Er reichte mir einen. Der hier wird für den Zweck vollauf genügen. Er ist fast ein Faksimile. Und wer wird sich Ihrer Meinung nach auf diese Anzeige melden? Na, unser Freund mit den eckigen Zehen. Wenn er nicht selbst kommt, wird er einen Komplizen schicken. Wird er das nicht für zu gefährlich halten? Keineswegs. Wenn meine Sicht des Falles korrekt ist und ich habe allen Grund, dies anzunehmen, dann würde der Mann alles riskieren, um nicht den Ring zu verlieren. Wie ich es sehe, hat er ihn verloren, als er sich über Travers Leichnam beugte. Und zunächst hat er ihn nicht vermisst. Nachdem er aus dem Haus war, hat er seinen Verlust bemerkt und ist zurückgeeilt. Aber da hat er bereits die Polizei dort vorgefunden, dank seiner eigenen Dummheit, weil er die Kerze hatte brennen lassen. Er musste den Betrunkenen spielen, um allen Verdacht zu beschwichtigen, den sein Auftauchen am Tor hätte hervorrufen können. Nun versetzen Sie sich in die Lage des Mannes. Wenn er die Sache überdenkt, muss es ihm als möglich erscheinen, dass er den Ring auf der Straße verloren, nachdem er das Haus verlassen hatte. Was soll er nun tun? Er wird ungeduldig auf die Abendzeitungen warten, in der Hoffnung, den Ring unter den gefundenen Gegenständen zu sehen. Er wird kommen. Innerhalb einer Stunde werden Sie ihn sehen. Und dann? Fragte ich. Ach, Sie können es mir überlassen, mit ihm fertig zu werden. Haben Sie irgendeine Waffe? Ich habe meinen alten Armee-Revolver und ein paar Patronen. Dann sollten Sie ihn besser reinigen und laden. Der Mann wird verzweifelt und zu allem entschlossen sein. Und wenn ich ihn auch überraschen werde, kann es doch nicht schaden, auf alles vorbereitet zu sein. Ich ging in meinen Schlafraum und folgte seinem Ratschlag. Als ich mit der Waffe zurückkehrte, war der Tisch abgeräumt, und Holmes hatte sich seiner Lieblingsbeschäftigung ergeben, er kratzte auf der Geige herum. »Die Sache verdichtet sich«, sagte er, als ich eintrat. »Ich habe eben eine Antwort auf mein Telegramm nach Amerika erhalten. Meine Sicht des Falles ist korrekt.« »Und zwar?« fragte ich neugierig. »Meine Fiedel könnte neue Saiten vertragen«, bemerkte er. »Stecken Sie Ihren Revolver ein. Ich glaube, da kommt unser Mann.« Langsam näherten sich Schritte auf dem Gang, und dann erfolgte ein schwaches Klopfen an der Tür. »Herein«, rief ich. Auf meine Aufforderung hin humpelte statt des erwarteten gewalttätigen Mannes eine sehr alte, runzlige Frau in den Raum. Ich warf meinem Gefährten einen Blick zu, und sein Gesicht hatte einen derart untröstlichen Ausdruck angenommen, dass ich Mühe hatte, die Fassung zu bewahren. Das alte Hutzelweib zog eine Abendzeitung hervor und wies auf unsere Annonce. »Das ist, was mich hergebracht hat, werte Gentlemen«, sagte sie. »Ein goldener Trauring in der Brixton Road. Er gehört meiner Tochter Sally, die wo jetzt genau ein Jahr verheiratet ist. Und was ihr Mann ist, der ist nämlich Steward auf einem Schiff der Union Line. Und was der wohl sagt, wenn er heimkommt und findet, dass sie ihren Ring nicht mehr hat, darin will ich lieber nicht denken.« »Ist das ihr Ring?« fragte ich. »Dem Himmel sei Dank«, rief die alte Frau. »Sally wird heute Abend eine glückliche Frau sein. Das ist der Ring.« »Und was ist bitte Ihre Adresse?« fragte ich. Ich ergriff einen Bleistift. »Sally wohnt zur Miete Nummer 3 Mayfield Place, Peckham.« »Und Sie heißen?« »Ich heiße Sawyer. Sie heißt Dennis, weil sie mit Tom Dennis verheiratet ist. Und ein guter, sauberer Junge ist es, solange er auf See ist. Und in der ganzen Schifffahrtsgesellschaft ist kein Steward besser angesehen. Aber ein Land, was Frauen angeht und Schnapsläden, hier ist Ihr Ring.« »Mrs. Sawyer«, unterbrach ich sie auf ein Zeichen meines Gefährten hin. »Er gehört offensichtlich Ihrer Tochter, und ich freue mich, dass ich ihn seiner rechtmäßigen Besitzerin zurückgeben kann.« Mit vielen gemurmelten Segenswünschen und Äußerungen der Dankbarkeit steckte die Alte den Ring in die Tasche und schlurfte treppab und von hinnen. Im Augenblick, da sie gegangen war, sprang Sherlock Holmes auf und lief in sein Zimmer. Wenige Sekunden später kehrte er mit Alster und Schal zurück. »Ich gehe ihr nach«, sagte er hastig. »Sie muss eine Komplizin sein und wird mich zu ihm führen. Bleiben Sie wach, bis ich zurück bin.« Die Haustür war kaum hinter unserer Besucherin ins Schloss gefallen, da lief Sherlock Holmes auch schon die Treppe hinunter. Es war kurz vor 12, als ich das helle Klirren seines Türschlüssels hörte. Im Augenblick, da er eintrat, sah ich an seinem Gesicht, dass er keinen Erfolg gehabt hatte. Vergnügen und Bekümmerung schienen um die Herrschaft über ihn zu streiten, aber dann gewann Ersteres die Oberhand und er brach in ein herzliches Gelächter aus. »Die Scotland Yard-Leute dürfen um alles in der Welt nichts davon erfahren«, rief er. Er ließ sich in seinen Sessel fallen. »Ich habe sie so oft aufgezogen, dass sie bis ans Ende aller Tage davon reden würden.« »Was ist denn nun geschehen?« fragte ich. »Diese Kreatur hat eine Droschke angehalten. Fahren Sie zur Nummer 13 Duncan Street, Houndsditch.« Das hat sie gerufen. Als ich sicher war, dass sie im Wagen saß, bin ich hinten aufgesessen. Das ist eine Kunst, in der jeder Detektiv Experte sein sollte. Naja, wir rattern also los und halten nicht an, bevor wir die fragliche Straße erreicht haben. Ich bin abgesprungen, ehe wir zum Haus kamen, und bin die Straße hinuntergeschlendert. Ich habe den Wagen halten sehen. Der Fahrer ist abgesprungen, ich sehe, wie er die Tür öffnet und erwartungsvoll dasteht. Aber nichts ist herausgekommen. Als ich ihn erreiche, wühlt er wie wild in der leeren Kabine herum und macht sich Luft, mit der feinsten assortierten Sammlung von Flüchen, die ich je gehört habe. Sein Passagier war weder zu sehen, noch waren Spuren zu finden, und ich fürchte, es wird eine Weile dauern, bis der Fahrer den Fahrpreis erhält. Als wir uns in Nummer 13 erkundigt haben, stellten wir fest, dass das Haus einem ehrbaren Tapezierer namens Cassick gehört und dass man dort niemanden namens Sawyer oder Dennis kennt. »Sie wollen doch nicht etwas sagen«, rief ich verblüfft, »dass diese tattrige, schwache alte Frau imstande war, auszusteigen, während die Droschke fuhr, und dass weder sie noch der Fahrer sie gesehen haben.« »Alte Frau? Zum Teufel«, sagte Sherlock Holmes schroff. »Wir waren alte Weiber, dass man uns so hereingelegt hat. Es muss ein junger Mann gewesen sein, körperlich tüchtig dazu, abgesehen davon, dass er ein unvergleichlicher Schauspieler ist. Die Aufmachung war unnachahmlich.« Er hat zweifellos bemerkt, dass er verfolgt wurde, und dann hat er sich auf diese Weise aus dem Staub gemacht. »Doktor, Sie sehen ganz erledigt aus. Hören Sie auf meinen Rat und legen Sie sich hin.« Ich ließ Holmes vor dem schwelenden Feuer zurück, und bis spät in die Nacht hinein hörte ich das leise, melancholische Klagen seiner Geige und wusste, dass er noch immer brütete über dem seltsamen Problem, das zu entwirren er sich vorgenommen hatte. Am nächsten Tag waren die Zeitungen voll vom Brixton-Rätsel, wie sie es nannten. Es fanden sich einige Informationen, die mir neu waren. Der Standard schrieb, der Verstorbene sei ein amerikanischer Gentleman gewesen, der sich einige Wochen lang in der Metropole aufgehalten habe. Er habe im Gästehaus von Madame Charpentier, Torquay Terrace, Camberwell, geweilt. Auf Reisen habe ihn sein Privatsekretär Mr. Joseph Stangerson begleitet. Am Dienstag hätten die beiden sich von ihrer Wirtin verabschiedet und sich zur Euston Station begeben, in der erklärten Absicht, den Express nach Liverpool zu nehmen. Später seien sie gemeinsam auf dem Bahnsteig gesehen worden. Weiteres wisse man nicht über sie, bis schließlich, wie gemeldet, Mr. Drabbers Leichnam in einem leerstehenden Haus in der Brixton Road aufgefunden wurde. Gänzlich unbekannt sei der Aufenthalt von Mr. Stangerson. Man freue sich zu erfahren, dass Mr. Lestrade und Mr. Gregson beide von Scotland Yard mit dem Fall befasst seien und setze vertrauensvoll voraus, dass diese wohlbekannten Beamten alsbald Licht in diese Angelegenheit brächten. Sherlock Holmes und ich überflogen die Artikel gemeinsam beim Frühstück, und ihn schienen sie beträchtlich zu erheitern. Was auch immer geschieht, Lestrade und Gregson ernten die Lorbeeren. Das hängt davon ab, wie die Sache ausgeht. Gott segne ihre Einfalt, Watson, aber davon hängt es überhaupt nicht ab. Wenn der Mann gefasst wird, dann wegen ihrer Bemühungen. Wenn er entkommt, dann trotz ihrer Bemühungen. »Was um alles in der Welt ist das?« rief ich, denn in diesem Augenblick hörte ich das Trappeln vieler Füße in der Diele und auf der Treppe, begleitet von hörbaren Ausdrücken des Abscheus seitens unserer Wirtin. »Das ist die Baker Street-Abteilung der Kriminalpolizei«, sagte mein Gefährte ernst. Noch während er sprach, stürzte ein halbes Dutzend der schmutzigsten und zerlumptesten Straßenjungen, die ich je gesehen hatte, in den Raum. »Achtung«, rief Holmes scharf, und die sechs schmutzigen Ganoven nahmen Haltung an wie unreputierliche Standbilder. In Zukunft schickt ihr nur Wiggins zur Berichterstattung herauf und der Rest wartet so lange auf der Straße. Habt ihr es gefunden, Wiggins?« »Nee, Sir, haben wir nicht«, sagte einer der Jungen. »Das hatte ich auch kaum erwartet. Ihr müsst weitermachen, bis ihr es habt. Hier ist euer Lohn.« Er gab jedem von ihnen einen Schilling. »Jetzt macht, dass ihr wegkommt. Und lasst euch das nächste Mal mit einem besseren Bericht blicken.« Er machte eine Handbewegung. Sie tollten die Treppen hinab wie die Ratten, und im nächsten Moment hörten wir ihre schrillen Stimmen auf der Straße. »Ein einziger von diesen kleinen Bettlern kann bessere Arbeit leisten als ein ganzes Dutzend Polizisten«, bemerkte Holmes. »Der bloße Anblick einer offiziell dreinschauenden Person versiegelt die Lippen der Leute. Diese Jungen dagegen kommen überall hin und hören alles. Außerdem sind sie aufmerksam wie die Schießhunde. Man braucht sie bloß zu organisieren.« »Haben Sie sie auf diesen Brixton-Fall angesetzt?«, fragte ich. »Ja. Es gibt da einen Punkt, den ich klären möchte.« »Hallo. Wir werden gleich einige bemerkenswerte Neuigkeiten zu hören bekommen.« Es war Lestrade, der die Treppe heraufgekommen war, während wir redeten, und der nun den Raum betrat. »Der Sekretär, Mr. Joseph Stangerson«, sagte Lestrade ernst, »wurde gegen 6 Uhr heute früh in Halliday's Pension ermordet.« Die Nachricht, mit der Lestrade uns begrüßte, war so gewichtig und so unerwartet, dass wir zunächst ganz sprachlos waren. Ich starrte schweigend Sherlock Holmes an, der die Lippen zusammenpresste und die Brauen über die Augen herabgezogen hatte. »Stangerson also auch«, murmelte er. »Die Affäre verdichtet sich.« »Sie war vorher schon dicht genug«, grollte Lestrade. Er ergriff einen Stuhl. Die Todesursache war ein tiefer Einstich auf der linken Seite, der das Herz durchbohrt haben muss. »Und jetzt kommt der seltsamste Teil der Geschichte. Was glauben Sie, war oberhalb des Toten?« Ich verspürte eine Gänsehaut und eine Vorahnung von Grauen, noch bevor Sherlock Holmes antwortete. »Das Wort Rache. Geschrieben mit Blutbuchstaben«, sagte er. »So ist es«, sagte Lestrade mit ergriffener Stimme. »Man hat den Mann gesehen. Ein Milchjunge hat bemerkt, dass eine Leiter unter eines der Fenster im 2. Stockwerk gelehnt war, und hat einen Mann die Leiter herabkommen sehen. Er sagt, dass der Mann groß war, ein rötliches Gesicht hatte und einen langen bräunlichen Mantel trug.« »Haben Sie im Zimmer nichts gefunden, was einen Hinweis auf den Mörder darstellen könnte?« »Nichts. Stangerson hatte Drabbers Börse in der Tasche, aber das scheint so üblich gewesen zu sein, da er immer alles bezahlt hat. In der Börse waren um die 80 Pfund. Es schien nichts herausgenommen worden zu sein. Was auch immer die Motive für diese außerordentlichen Verbrechen sein mögen, Diebstahl gehört jedenfalls nicht dazu. In den Taschen des Ermordeten gab es weder Papiere noch Notizen, abgesehen von einem einzigen Telegramm, das vor etwa einem Monat in Cleveland abgeschickt worden war und folgenden Text hatte: J.H. ist in Europa.« »Und sonst war nichts zu finden?«, fragte Holmes. »Nichts von Bedeutung. Auf dem Tisch stand ein Glas Wasser. Und auf der Fensterbank eine kleine geschnitzte Holzschachtel mit Pillen darin.« Mit einem Ausruf der Freude sprang Sherlock Holmes aus seinem Sessel auf. »Das letzte Kettenglied«, rief er frohlockend. »Mein Fall ist abgeschlossen. Könnten Sie diese Pillen beschaffen?« »Ich habe sie hier«, sagte Lestrade. Er zog eine kleine Schachtel hervor. »Geben Sie sie her«, sagte Holmes. »Eine der beiden Pillen in dieser Schachtel ist ein überaus tödliches Gift, und die andere ist völlig harmlos.« »All das erscheint Ihnen seltsam«, fuhr Holmes fort, »weil Sie zu Beginn dieser Ermittlung nicht begriffen haben, wie wichtig der einzige wirkliche Hinweis war, der sich Ihnen dargeboten hat. Ich hatte das Glück, dies sofort zu erfassen, und alles, was sich seither ereignet hat, hat meine ursprüngliche Annahme bestätigt. Daher kommt es, dass Dinge, die Sie verwirrt und den Fall für Sie noch dunkler gemacht haben, zu meiner Erleuchtung und zur Stärkung meiner Folgerungen gereichten.« »Können Sie den Mann benennen, der es getan hat? Jede Verzögerung bei der Festnahme des Mörders, bemerkte ich, könnte ihm die Zeit verschaffen, die er braucht, um eine weitere Scheußlichkeit zu begehen.« »Es wird keine weiteren Morde geben«, sagte Holmes. »Sie haben mich gefragt, ob ich den Namen des Mörders kenne. Ich kenne ihn. Die bloße Kenntnis seines Namens ist aber eine Kleinigkeit verglichen mit der Möglichkeit, ihn in die Hände zu bekommen. Ich erwarte, das sehr bald zu können.« Keiner hatte Zeit zu sprechen gefunden, als an die Tür geklopft wurde und der Sprecher der Straßenbettler, der junge Wiggins, seine unscheinbare und unappetitliche Gestalt in den Raum einbrachte. »Bitte sehr, Sir«, sagte er, wobei er seine Stirnlocke berührte, »ich habe den Wagen unten.« »Guter Junge«, sagte Holmes mild, »warum führen Sie eigentlich nicht dieses Modell bei Scotland Yard ein, fuhr er fort, während er ein paar stählerne Handschellen aus seiner Schublade holte. »Sehen Sie nur, wie prächtig die Feder funktioniert. Sie schnappen im Nu zu.« »Das alte Modell ist gut genug«, bemerkte Lestrade, »solange wir den Mann finden können, dem wir sie anziehen wollen.« »Sehr gut, sehr gut«, sagte Holmes lächelnd. »Der Kutscher könnte mir überhaupt auch mit meinen Kisten helfen. Sei so gut, ihn heraufzubitten, Wiggins.« Ich war überrascht, dass mein Gefährte redete, als wolle er eine Reise antreten, da er mir nichts davon gesagt hatte. Im Zimmer stand ein kleiner Handkoffer. Er zog ihn hervor und begann, die Riemen anzuziehen. Er war damit noch immer beschäftigt, als der Kutscher den Raum betrat. »Helfen Sie mir doch eben mit dieser Schnalle, Kutscher«, sagte Holmes. Er kniete neben dem Koffer und wandte nicht einmal den Kopf. Der Mann trat hinzu mit einer etwas mürrischen, trotzigen Haltung und senkte seine Hände, um zu helfen. In diesem Moment hörte man ein scharfes Klicken, das Klirren von Metall, und Sherlock Holmes sprang wieder auf die Füße. »Gentlemen«, rief er mit blitzenden Augen, »ich möchte Sie mit Mr. Jefferson Hope bekannt machen, dem Mörder von Enoch Drabber und Joseph Stangerson.« All das ereignete sich innerhalb eines Augenblicks. So schnell, dass ich keine Zeit fand, es wirklich zu begreifen. Eine oder zwei Sekunden lang hätten wir eine Gruppe von Standbildern sein können. Dann riss der Gefangene sich mit einem unartikulierten Wutschrei aus Holmes' Griff los. Erst als es Lestrade gelang, die Hand in seine Halsbinde zu stecken und ihn beinahe zu erdrosseln, begriff er endlich, dass seine Bemühungen vergebens waren. Die wütende Gegenwehr unseres Gefangenen schien nicht auf grimmige Abneigung uns gegenüber zurückzuführen zu sein, denn als er feststellte, dass er machtlos war, lächelte er umgänglich und gab seiner Hoffnung Ausdruck, keinen von uns im Handgemenge verletzt zu haben. »Ich schätze, Sie bringen mich jetzt zum Polizeirevier«, bemerkte er an Sherlock Holmes gewandt. »Wenn es eine freie Stelle für einen Polizeichef gibt, schätze ich, Sie sind der richtige Mann dafür«, sagte er. Dabei musterte er meinen Mitbewohner mit unverhohlener Bewunderung. »Wie Sie mir auf der Spur geblieben sind, das war schon erstklassige Arbeit.« Unser Gefangener machte keinen Versuch zu entkommen, sondern stieg ruhig in die Droschke. Man führte uns in einen kleinen Raum, in dem ein Polizeiinspektor den Namen unseres Gefangenen und die Namen der Männer notierte, die ermordet zu haben, er beschuldigt wurde. Der Beamte war ein blassgesichtiger Mann ohne Gefühlsregungen, der seine Pflichten stumpf und mechanisch erfüllte. »Im Lauf der Woche wird der Gefangene dem Polizeirichter vorgeführt«, sagte er. »Mr. Jefferson Hope, haben Sie den Wunsch, schon vorher irgendeine Aussage zu machen? Ich muss Sie allerdings darauf aufmerksam machen, dass Ihre Worte notiert werden und gegen Sie verwendet werden können.« »Ich habe eine ganze Menge zu sagen«, meinte unser Gefangener langsam. »Ich möchte den Gentleman alles erzählen.« »Sollten Sie sich das nicht besser für Ihr Verfahren aufheben?«, fragte der Inspektor. »Vielleicht gibt es gar kein Verfahren«, erwiderte er. »Sehen Sie mich nicht so erschrocken an. Ich denke nicht an Selbstmord. Sind Sie Arzt?« Bei dieser letzten Frage wandte er mir seine grimmigen, dunklen Augen zu. »Ja«, antwortete ich. »Dann legen Sie Ihre Hand hierhin«, sagte er lächelnd. Dabei deutete er mit seinen gefesselten Händen auf seine Brust. Ich kam seinem Wunsch nach und nahm sogleich ein außerordentliches Pochen und Tosen wahr. Sein Brustkorb schien zu zittern und zu beben wie ein zerbrechliches Gebäude, in dem eine gewaltige Maschine arbeitet. »Du liebe Zeit«, rief ich, »Sie haben ein Aneurysma der Aorta.« »So heißt es wohl«, sagte er gelassen. »Ich bin letzte Woche zu einem Arzt gegangen, und er hat mir gesagt, dass es bersten wird, bevor noch allzu viele Tage vergehen. Es ist seit Jahren immer schlimmer geworden. Zugezogen habe ich es mir wohl durch Überanstrengung und Unterernährung auf den Salt Lake-Bergen. Jetzt habe ich meine Arbeit getan, und es ist mir gleich, wie bald ich sterbe, aber ich würde gern einen Bericht über die ganze Angelegenheit hinterlassen. Ich will nicht, dass man sich an mich wie an einen gewöhnlichen Meuchelmörder erinnert.« Mit diesen Worten lehnte sich Jefferson Hope auf seinem Stuhl zurück und begann mit der nachfolgenden bemerkenswerten Aussage. Er sprach ruhig und methodisch, als seien die Ereignisse, von denen er berichtete, ganz gewöhnlich. »Es kann Ihnen gleichgültig sein, warum ich diese beiden Männer gehasst habe«, sagte er. Es genügt, dass sie die Schuld am Tod zweier Menschen hatten, eines Vaters und seiner Tochter. Und dass sie damit ihr eigenes Leben verwirkt haben. Nach all der Zeit, die seit ihrem Verbrechen verstrichen ist, war es unmöglich für mich, sie vor einem Gericht zu belangen. Ich habe aber von ihrer Schuld gewusst. Und deshalb habe ich beschlossen, in einer Person Richter, Jury und Henker zu sein. An meiner Stelle hätten sie, wenn sie auch nur ein bisschen Männlichkeit in sich haben, das Gleiche getan. Das Mädchen, von dem ich gesprochen habe, sollte mich vor 20 Jahren heiraten. Man hat sie gezwungen, diesen Trevor zu heiraten und ihr damit das Herz gebrochen. Ich habe den Trauring von ihrem toten Finger gezogen und geschworen, dass seine Augen, wenn er stirbt, eben diesen Ring sehen sollen und dass seine letzten Gedanken dem Verbrechen gelten, für das er bestraft wird. Ich habe den Ring mit mir getragen und Trevor und seinen Komplizen über zwei Kontinente verfolgt, bis ich sie endlich erwischt hatte. Sie wollten mich mürbe machen und abschütteln, aber das konnten sie nicht. Wenn ich morgen sterbe, was ganz wahrscheinlich ist, dann sterbe ich in dem Wissen, dass meine Arbeit in dieser Welt erledigt ist. Sie waren reich und ich war arm, also war es für mich nicht so einfach, ihnen zu folgen. Als ich nach London gekommen bin, waren meine Taschen so gut wie leer und deshalb musste ich mich zuerst einmal um meinen Lebensunterhalt kümmern. Fahren und Reiten sind für mich so natürlich wie gehen. Deshalb habe ich mich im Büro eines Wagenbesitzers beworben und bald Arbeit gefunden. Es hat eine Weile gedauert, bis ich herausgefunden hatte, wo meine beiden Gentlemen lebten. Als ich sie erst gefunden hatte, wusste ich, dass sie mir ausgeliefert waren. Ich hatte meinen Bart wachsen lassen, also konnten sie mich auf keinen Fall erkennen. Ich wollte wie ein Hund hinter ihnen her sein, bis ich endlich meine Gelegenheit sah. Ich war entschlossen, sie nicht noch einmal entkommen zu lassen. Aber sie waren sehr schlau. Sie müssen sich gedacht haben, dass sie vielleicht verfolgt wurden. Sie sind nämlich nie allein ausgegangen und nach Einbruch der Dunkelheit überhaupt nicht. Eines Abends endlich, als ich die Torquay Terrace rauf und runter fahre, sehe ich eine Droschke vor der Tür halten. Bald wird Gepäck rausgebracht und nach einiger Zeit kommen Drabber und Stangerson hinterher und fahren weg. Ich gebe meinem Pferd die Peitsche und bleibe in Sichtweite und fühle mich gar nicht wohl, weil ich Angst habe, dass sie das Quartier wechseln. An der Euston Station steigen sie aus. Ich höre, wie sie sich nach dem Zug nach Liverpool erkundigen und der Wachmann sagt, dass gerade einer abgefahren ist und der nächste erst in ein paar Stunden geht. Trevor sagt, er hat noch etwas zu erledigen und dass sie sich in Halliday's Pension treffen sollen. Da war der Moment, auf den ich so lange gewartet hatte, endlich gekommen. Ich hatte meine Feinde in der Hand. Zusammen konnten sie sich gegenseitig verteidigen, aber einzeln waren sie mir ausgeliefert. Meine Pläne hatte ich längst gemacht. Zufällig hatte ein paar Tage vorher ein Gentleman, der sich um einige Häuser in der Brixton Road kümmern musste, den Schlüssel zu einem von ihnen in meinem Wagen verloren. Damit hatte ich Zugang zu wenigstens einem Ort in dieser großen Stadt, an dem ich sicher sein konnte, nicht gestört zu werden. Trevor ist in einen oder zwei Schnapsläden gegangen und im letzten fast eine halbe Stunde geblieben. Wie er wieder herauskommt, schwankt er beim Gehen und ist offenbar schon sehr angeheitert. Er sieht meinen Wagen, winkt mir und springt hinein. »Fahren Sie mich zu Halliday's Pension«, sagt er. Wie ich ihn in meinem Wagen habe, hüpft mir das Herz vor Freude so stark, dass ich schon Angst habe. Ausgerechnet jetzt macht mein Aneurysma es nicht mehr. Glauben Sie ja nicht, ich hätte ihn kaltblütig umbringen wollen. Ich hatte längst beschlossen, dass er noch eine Chance kriegen sollte, wenn er sie haben wollte. In meinem Wanderleben habe ich in Amerika viele verschiedene Arbeiten verrichtet. Unter anderem war ich einmal Pförtner und Putzer im Laboratorium des York College. Eines Tages hat der Professor eine Vorlesung über Gifte gehalten und seinen Studenten einige Alkaloide, wie er es nannte, gezeigt, die er aus irgendeinem südamerikanischen Pfeilgift gewonnen hatte. Und das Zeug war so stark, dass schon die kleinste Dosis davon sofortigen Tod bedeutete. Ich habe dieses Alkaloid zu kleinen löslichen Pillen verarbeitet. Und jede Pille habe ich in eine Dose gelegt, zusammen mit einer anderen, die genauso aussah, aber kein Gift enthielt. Damals habe ich beschlossen, wenn ich meine Chance bekomme, sollen meine beiden Gentlemen jeder die freie Auswahl aus einer der Dosen haben und ich schlucke die zweite Pille. Von dem Tag an hatte ich immer meine Pillendosen dabei, und jetzt war die Zeit gekommen, sie zu benutzen. Es war schon kurz vor eins, und es war eine wilde, unfreundliche Nacht mit heftigem Wind und Regen in Sturzbächen, als ich vor dem Haus in der Brixton Road gehalten habe. »Aussteigen, wir sind da«, sage ich. »In Ordnung, Kutscher«, sagt er. »Ich schätze, er hat gemeint, dass wir zu dem Hotel gekommen sind, das er genannt hatte. Er ist nämlich ohne jedes weitere Wort ausgestiegen und mir durch den Garten gefolgt. Ich habe neben ihm hergehen und ihn stützen müssen. Er war nämlich noch immer ziemlich topplastig. Als wir zur Tür gekommen sind, habe ich sie aufgemacht und ihn ins Vorderzimmer geführt. Ich zünde ein Streichholz an und halte es an eine Wachskerze, die ich mitgebracht habe. »Und jetzt, Inak Drabber«, sage ich, drehe mich zu ihm um und halte das Licht vor mein Gesicht. »Wer bin ich?« Einen Moment lang starrt er mich mit blutunterlaufenen, betrunkenen Augen an. Und dann sehe ich, wie Entsetzen in ihnen aufgeht. Und seine Züge verzerren sich, was mir zeigt, dass er mich erkennt. Mit bleichem Gesicht taumelt er zurück. Und ich sehe, wie Schweiß auf seine Stirn tritt. »Du Hund«, sage ich, »ich habe dich von Salt Lake City bis St. Petersburg gejagt und immer bist du mir entkommen. Jetzt sind endlich deine Irrfahrten zu Ende, weil einer von uns den morgigen Sonnenaufgang nicht mehr sehen wird.« Der Puls in meiner Schläfe war wie ein Vorschlaghammer. Und ich glaube, ich hätte einen Anfall erlitten, wenn nicht aus meiner Nase Blut geschossen wäre und mich erleichtert hätte. »Willst du mich ermorden?« stammelt er. »Das ist kein Mord«, antworte ich. »Ermordet man einen tollwütigen Hund? Welches Mitleid hattest du mit meinem armen Liebling?« schreie ich. Ich halte ihm die Schachtel hin. »Gott soll über uns entscheiden. Such eine aus und schluck sie. In einer Pille ist Tod, in der anderen Leben. Ich nehme die, die du übrig lässt. Wir wollen sehen, ob es auf Erden Gerechtigkeit gibt oder ob wir vom Zufall regiert werden.« Mit wilden Schreien und Bitten um Gnade duckt er sich, aber ich ziehe mein Messer und halte es an seine Kehle, bis er mir gehorcht hat. Dann verschlucke ich die zweite und wir stehen da eine Minute oder länger und starren uns an und warten auf die Entscheidung, wer von uns leben und wer sterben soll. Ob ich je den Ausdruck vergesse, der in sein Gesicht kommt, als die ersten Schmerzen ihm sagen, dass das Gift in seinem Körper ist? Ich habe gelacht, als ich das gesehen habe. Und ich habe ihm Lucys Traurigen vor die Augen gehalten. Nur einen Moment lang. Das Alkaloid wirkt sehr schnell. Aus meiner Nase war die ganze Zeit Blut geströmt. Aber ich hatte nicht darauf geachtet. Ich weiß nicht, was mich dazu gebracht hat, mit dem Blut auf die Wand zu schreiben. Vielleicht ein hämischer Einfall, um die Polizei auf die falsche Fährte zu locken. Mein Herz war nämlich leicht und fröhlich. Ich habe mich an einen Deutschen erinnert, den man in New York gefunden hat, und über seinem Leichnam hatte jemand das Wort »Rache« an die Wand geschrieben. Und damals war in den Zeitungen gesagt worden, die Geheimgesellschaften müssten es getan haben. Ich habe mir gedacht, was den New Yorkern Kopfzerbrechen macht, macht auch den Londonern Kopfzerbrechen. Also habe ich meinen Finger in mein eigenes Blut getaucht und das Wort auf eine passende Stelle geschrieben. Dann bin ich zu meiner Droschke gegangen. Ich war eine ganze Strecke gefahren, als ich die Hand in die Tasche gesteckt habe, wo ich immer Lucys Ring aufbewahre. Und da bemerke ich, dass er nicht da ist. Ich bin wie vom Schlag getroffen, denn er ist das einzige Andenken, das ich von ihr habe. Ich denke mir, ich kann es verloren haben, als ich mich über Drabbers Leichnam beugte, also bin ich zurückgefahren. Als ich dort ankomme, laufe ich einem Polizisten direkt in die Arme, der gerade aus dem Haus kommt, und ich habe seinen Verdacht nur beschwichtigen können, indem ich so tue, als wäre ich hoffnungslos betrunken. So hat Inak Drabber sein Ende gefunden. Alles, was mir noch zu tun blieb, war, mit Stangerson genauso zu verfahren. Ich habe ihm auch die Wahl zwischen den Pillen geboten. Statt die Chance zum Entkommen wahrzunehmen, die er damit hatte, ist er vom Bett aufgesprungen und mir an die Kehle gegangen. In Notwehr habe ich ihm das Messer ins Herz gestoßen. Es wäre ohnehin alles auf das Gleiche hinausgelaufen. Die Vorsehung hätte es niemals zugelassen, dass seine schuldige Hand etwas anderes als das Gift wählt. Ich bin noch einen Tag oder zwei mit der Droschke gefahren. Dabei wollte ich bleiben, bis ich genug zusammen habe, um nach Amerika zurückfahren zu können. Ich war auf dem Standplatz, als ein abgerissener Junge gefragt hat, ob es einen Kutscher namens Jefferson Hope gibt, den nämlich ein Gentleman in Nummer 221b Baker Street haben will. Das ist meine ganze Geschichte, Gentleman. Sie können mich ruhig für einen Mörder halten, ich bin aber der Meinung, dass ich ebenso gut ein Diener der Gerechtigkeit bin wie Sie. Die Erzählung des Mannes war so erregend und seine Haltung so beeindruckend gewesen, dass wir alle schweigend und wie gefesselt dagesessen hatten. Sogar die berufsmäßigen Detektive, so blasiert sie sonst jeder Einzelheit eines Verbrechens gegenüber sein mochten, schienen an der Geschichte des Mannes großen Anteil zu nehmen. Man hatte uns alle aufgefordert, uns am Donnerstag vor dem Richter einzufinden. Als jedoch der Donnerstag kam, gab es keine Gelegenheit mehr für unsere Zeugenaussage. Ein höherer Richter hatte sich der Sache angenommen. Und Jefferson Hope war vor ein Tribunal zitiert worden, vor dem ihm strenge Gerechtigkeit zuteil werden würde. Noch in der Nacht nach seiner Gefangennahme barst sein Aneurysma und am Morgen fand man ihn ausgestreckt auf dem Boden der Zelle, mit einem entspannten Lächeln auf dem Gesicht, als sei er im Augenblick seines Todes imstande gewesen, auf ein sinnvolles Leben und gut getane Arbeit zurückzuschauen. »Gregson und Lestrade werden über seinen Tod wütend sein«, bemerkte Holmes, als wir am nächsten Morgen darüber sprachen. »Was wird jetzt aus Ihrer großen Selbstdarstellung?« »Ich wüsste nicht, dass Sie viel mit seiner Gefangennahme zu tun gehabt hätten«, erwiderte ich. »Was Sie in dieser Welt tun, ist völlig bedeutungslos«, gab mein Gefährte bitter zurück. »Die Frage ist, wie Sie die Leute dazu bringen können, zu glauben, dass Sie etwas getan haben.« »Ach egal«, fuhr er nach einer Pause fröhlicher fort, »ich möchte diese Ermittlung um keinen Preis versäumt haben. Ich kann mich an keinen besseren Fall erinnern. So einfach er auch war, gab es doch einige sehr interessante Punkte dabei.« »Einfach«, rief ich. »Na, man kann ihn wirklich nicht anders nennen«, sagte Sherlock Holmes. Er lächelte ob meiner Überraschung. »Der Beweis für seine wahrhafte Einfachheit ist, dass ich innerhalb von 3 Tagen imstande war, meine Hand auf den Verbrecher zu legen, ohne jegliche Hilfe außer wenigen ganz gewöhnlichen Deduktionen. Bei der Lösung eines derartigen Problems ist es entscheidend, ob man rückwärts denken kann. Es ist dies eine sehr nützliche Fertigkeit, noch dazu eine sehr einfache, aber man wendet sie kaum an. Die meisten Leute werden, wenn sie ihnen eine Reihe von Vorfällen schildern, imstande sein, ihnen das Ergebnis zu nennen. Sie können diese Vorfälle im Geist verknüpfen und daraus ableiten, dass sich etwas ereignen wird. Es gibt jedoch nur wenige Leute, die, wenn sie ihnen ein Ergebnis mitteilten, imstande wären, aus sich selbst heraus die Schritte zu entwickeln, die zu diesem Ergebnis geführt haben. Also, dies war ein Fall, bei dem man das Ergebnis hatte und alles andere selbst herausfinden musste. Ich will versuchen, Ihnen die einzelnen Schritte meines Denkens zu demonstrieren. Wie Sie wissen, habe ich mich dem Haus zu Fuß genähert und habe deutlich die Spuren einer Droschke gesehen, die, wie ich durch Nachfragen feststellte, im Verlauf der Nacht dort gewesen sein musste. Danach bin ich langsam den Gartenweg entlang gegangen. Auf diese Weise habe ich das zweite Glied meiner Kette erhalten, das mir sagte, dass die nächtlichen Besucher zu zweit gewesen waren. Der eine war bemerkenswert groß, wie ich der Länge seiner Schritte entnahm, und der andere modisch gekleidet gewesen, was sich aus den kleinen, eleganten Abdrücken ergab, die seine Stiefel hinterlassen hatten. Beim Betreten des Hauses wurde mir letztere Folgerung bestätigt. Mein Mann mit den feinen Stiefeln lag vor mir. Also hatte der Große den Mord verübt. Der Zweck des Mordes war nicht Diebstahl gewesen, es war ja nichts gestohlen worden. Ging es also vielleicht um Politik oder um eine Frau? Als der Ring gefunden wurde, hat das die Frage geklärt. Nachdem ich das Haus verlassen hatte, habe ich dem Polizeichef von Cleveland telegrafiert. Die Antwort war sehr aufschlussreich. Ich erfuhr daraus, dass Drabber sich bereits um den Schutz des Gesetzes gegen einen alten Nebenbuhler namens Jefferson Hope bemüht hatte und dass eben jener Hope zurzeit in Europa weilte. Ich hatte bereits bei mir beschlossen, dass der Mann, der mit Drabber ins Haus gegangen war, kein anderer sein konnte als der Mann, der die Droschke gelenkt hatte. Diese Erwägungen haben mich zu der unwiderleglichen Schlussfolgerung gebracht, dass Jefferson Hope unter den Droschkenkutschern der Metropole zu finden sein musste. Ich habe also mein Straßenbettler-Detektivkorps organisiert und die Jungen darauf angesetzt, systematisch jeden Droschkenbesitzer in London aufzusuchen, bis sie den Mann aufgestöbert hatten, den ich haben wollte. Wie Sie sehen, ist die ganze Angelegenheit eine Kette logischer Folgerungen ohne eine Bruch- oder Schwachstelle. »Das ist wunderbar«, rief ich. »Ihre Verdienste sollten von der Öffentlichkeit anerkannt werden. Sie sollten einen Bericht über den Fall veröffentlichen. Wenn Sie es nicht tun, tue ich es für Sie.« »Sie können tun, was Sie wollen, Doktor«, antwortete er. Sehen Sie her«, fuhr er fort, wobei er mir eine Zeitung reichte. »Der Öffentlichkeit«, hieß es da, »ist durch den plötzlichen Tod des Mannes namens Hope, den man des Mordes an Mr. Enoch Trevor und Mr. Joseph Stangerson verdächtigte, ein sensationeller Happen entgangen. Die Einzelheiten des Falles werden nun vermutlich nie mehr bekannt werden, wenn wir auch aus zuverlässiger Quelle erfahren haben, dass das Verbrechen einer sehr alten, romantischen Fehde entsprang, bei der Liebe und Mormonentum eine Rolle spielten. Anscheinend gehörten beide Opfer in ihrer Jugend den Heiligen der letzten Tage an, und auch Hope, der verstorbene Gefangene, stammte aus Salt Lake City. Wenn der Fall auch keine anderen Auswirkungen haben mag, so zeigt er uns doch überaus deutlich die Wirksamkeit unserer Kriminalpolizei und wird darüber hinaus allen Ausländern eine Lehre sein, ihre Fäden zu Hause auszutragen und sie nicht auf britischen Boden mitzubringen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass alle Verdienste um diese prompte Festnahme den bekannten Beamten Lestrade und Gregson von Scotland Yard zukommen. Dem Vernehmen nach wurde der Mann in den Räumlichkeiten eines gewissen Mr. Sherlock Holmes verhaftet, der als Amateur einiges detektivisches Talent bewiesen hat und dank solcher Lehrmeister die Hoffnung haben darf, eines Tages ein wenig von ihren Fertigkeiten zu erwerben. Es ist zu erwarten, dass den beiden Beamten in geziemender Anerkennung ihrer Dienste eine Auszeichnung zuteil werden wird. »Habe ich es Ihnen nicht von Anfang an gesagt?« rief Sherlock Holmes lachend. »Das ist das Ergebnis unserer Studie in Scharlachrot. Den beiden eine Auszeichnung zu verschaffen.« »Machen Sie sich nichts daraus«, antwortete ich. »Ich habe alle Tatsachen in meinem Journal verzeichnet, und die Öffentlichkeit wird sie erfahren.«